Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Omega Tau. Bevor es zum heutigen Interviewthema geht, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar geht es um unsere Website. Wenn ihr da in der letzten Zeit mal draufgegangen seid, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir alle unsere Episodenbilder entfernt haben. Leider hatten wir Probleme mit Urheberrechtsfragen. Das hat uns jetzt auch erwischt. Und es hat uns leider auch einiges an Geld gekostet. Und um da in Zukunft keine Risiken mehr einzugehen, weil die Gesamtlage eben auch so ein bisschen unübersichtlich ist, was diese Urheberrechtsfragen betrifft, haben wir uns entschieden, die Bilder eben alle zu entfernen und in Zukunft keine Episodenbilder mehr zu verwenden. Das finde ich schade, weil ich fand, zum Teil hatten wir ganz gelungene Bilder, die so eine gute Einstimmung auf die Episode auch gegeben haben. Andererseits muss man auch sagen, gut, unser Hauptprodukt ist eben die Audiodatei und ich weiß sowieso nicht, wie viele von euch regelmäßig unsere Website angucken und dann konzentrieren wir uns eben in Zukunft noch mehr auf den Audioinhalt und die Audioqualität. Gut, heute geht es um das Thema Tierernährung, also mal wieder was mit Tieren. Die Episode ist entstanden aus einem Hörertreffen hier in Stuttgart. Dort habe ich Wolfgang Siegert kennengelernt. Er ist Doktorand an der Universität Hohenheim am Institut für Tierernährung. Und ich habe ihn im Sommer dort am Institut besucht und wir haben ein langes Gespräch geführt über die Ernährung von Nutztieren. Ein Thema, das ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, also ist ja eher was Exotisches, aber andererseits für uns alle relevant, weil ja die meisten von uns tierische Produkte, also Produkte von Nutztieren konsumieren, sei es jetzt Milch oder Eier oder auch Fleisch. Insofern sind wir alle irgendwie in dieser Kette involviert. Und ich finde, da ist es ganz interessant, auch da ein bisschen was zu den Hintergründen zu erfahren. Also legen wir gleich los. Wie immer stellt sich unser Gast selber vor. Mein Name ist Wolfgang Siegert. Ich bin zurzeit Doktorand hier in Hohenheim am Institut für Tierernährung und beschäftige mich mit der Ernährung von Mastgeflügel, im Speziellen mit Masthähnchen. Ja, unser Institut ist hier in Hohenheim. Hohenheim ist eine kleine Universität am Rande von Stuttgart. Allerdings ist die Universität Hohenheim die Universität in Deutschland mit der größten agrarwissenschaftlichen Fakultät. Ich glaube, die Universität ist auch aus einer landwirtschaftlichen Schule entstanden, oder? Das ist richtig. Die Universität ist noch nicht allzu lange. Irgendwann in den 60ern ist Hohenheim zur Universität geworden. Und ich habe schon Tiere gesehen heute Morgen. Hier stehen Kühe auf der Weide. Wir haben hier auch Tiere vor Ort. Ja? Hohenheim ist auch sehr stark aufgestellt, was die Tierernährungsforschung allgemein angeht, weil es hier sehr verhältnismäßig viele Professuren gibt, die sich mit der Tierernährung beschäftigen. Hier im Institut direkt sind 3 Professoren beschäftigt, wobei 2 Professoren sich mit der allgemeinen Ernährung der landwirtschaftlichen Nutztiere beschäftigen. Die haben sich das zwischen den Tierarten geteilt. Der eine macht das Geflügel und Wiederkäuer und der andere Professor widmet sich eher den Schweinen. Mhm. Wobei das ja keine harte Grenze ist. Im Einzelnen kann man auch schon mal über die Grenze drüber gehen, aber im Allgemeinen ist das so geteilt. Ja, ja. Das heißt, es geht beim Thema Tierernährung hier in Hohenheim um Nutztiere und nicht um Haustiere, also Hunde und Katzen oder so werden nicht betrachtet? Es geht ausschließlich um landwirtschaftliche Nutztiere. Okay. Fische? Fische wären auch landwirtschaftliche Nutztiere, allerdings die werden hier kaum beforscht. Okay. Es gibt so ein Projekt, das zurzeit mit Forellen arbeitet, allerdings das ist ausgelagert. Das ist ein Doktorand, der an der LFL in Bayern arbeitet. Und du beschäftigst dich hauptsächlich mit Schweinen und mit Geflügel? Das heißt, da wird es auch schwerpunktmäßig drum gehen. Ich beschäftige mich mittlerweile nur noch mit Masthähnchen. Okay. Allerdings meine Ursprünge liegen in der Schweineproduktion. weil ich einfach von einem landwirtschaftlichen Betrieb komme und eigentlich von klein auf mit der Landwirtschaft aufgewachsen bin. Okay. Und auf diesem Betrieb haben wir eben Schweine und deswegen habe ich mich vor allem im ersten Teil meines Studiums fast nur mit Schweinen auseinandergesetzt und bin dann bewusst in eine andere Richtung gegangen und das war dann eben das Mastgeflügel. Und das heißt, das sind auch die Tiere, über die wir heute hauptsächlich sprechen werden, wobei wir schon gesagt haben, wir werden die anderen Tiere auch anschneiden mal, dass wir da so ein bisschen den Überblick bekommen. Genau. Und dieses Interview ist zustande gekommen über ein Hörertreffen. Du warst nämlich im Frühjahr, glaube ich, bei unserem Hörertreffen in Stuttgart. Und dadurch hat sich das ergeben, was ich sehr schön finde. Das ist der Fall, ja. Also Einladung an alle Leute, kommt zu unseren Hörertreffen und erzählt uns, was ihr Tolles macht. Gut, fangen wir vielleicht mal an mit den Schweinen. Ich könnte vielleicht noch vorweg sagen, dass die Beforschung der landwirtschaftlichen Nutztiere ja nicht nur auf das Schwein, Geflügel und Rinder, also Wiederkäuer, beschränkt ist. Man beschäftigt sich am Rande auch noch mit Schafen und Ziegen, die dann so ähnlich funktionieren wie Wiederkäuer. Also die Zahlen sind ein bisschen anders, aber die Grundprinzipien sind sehr ähnlich. Hier in Hohenheim nicht, allerdings an anderen agrarwissenschaftlichen Standorten werden auch noch Pferde beforscht, wobei da schon Pferde hart an der Grenze von landwirtschaftlichen Nutztieren zu gepflegten Tieren ist. Ja, ja. Wenn man über die Tierernährung spricht beim Schwein, dann geht es ja, oder wenn man über das Schwein spricht als landwirtschaftliches Nutztier, dann nehme ich mal an, es geht hauptsächlich um die Fleischproduktion. Genau. Bei Schweinen ist es so, dass das Ziel ist, für die Verbraucher Fleisch zu produzieren, also Nahrungsmittel zu produzieren. Und dem gehen dann einige Schritte voraus. Das ist ja nicht nur das Mastschwein, das irgendwann mal da ist und irgendwann und auf das Endgewicht, das Zielgewicht gemästet wird, sondern da sind ja auch noch die Ferkel müssen dafür produziert werden und dementsprechend ist dann auch noch die Haltung der Muttersauen vorgeschaltet. Wie läuft das so ab vom Ferkel oder von der Muttersau bis zu dem Schwein, das dann geschlachtet wird? Und über welche Zeiträume sprechen wir da? Also wenn wir jetzt mal bei Muttersauen anfangen, die Muttersauen haben ihre Karriere, die beginnen ihre Karriere genauso wie die Ferkel auch, die dann für die Mast eingesetzt werden. Nur, dass die von Anfang an ein kleines bisschen anders gehalten werden. Und zwar insofern, dass ihre Zunahmen oder ihr Wachstum langsamer geschieht, um sie dann eben vorbereiten zu können darauf, dass sie eine längere Zeit in den Ställen verbringen und auch in der Lage sein müssen, in ihrer Lebenszeit möglichst viele Ferkel erzeugen zu können. In der Regel beginnt das bei einer ersttragenden Sau mit ungefähr 200 Kilo Lebendgewicht. Dann werden die Sauen das erste Mal belegt, heißt das. Also es wird dafür gesorgt, dass sie tragend werden. Das geschieht in der Regel mit künstlicher Befruchtung. Also es wird Sperma von extern zugekauft und die Sauen dann entsprechend befruchtet. Und dann kriegen die wie viele Ferkel? Das ist eine der großen Stellschrauben, an der man während der Ferkelproduktion stellen kann. Ah ja, okay. Das Ziel ist definitiv über 25 Ferkel pro Jahr, pro Sau zu erzeugen. Das ist allerdings dann schon am unteren Grenze der an der unteren Grenze der Wirtschaftlichkeit. Gute Betriebe erreichen heutzutage 30 bis 32 abgesetzte Ferkel pro Sau. Das heißt, Ferkel, die dann auch die ersten Lebenswochen überlebt haben. Und in wie vielen Würfen ist das dann? Ja, das ist auch eine der Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das Ziel ist ungefähr 2,2 Würfe pro Jahr. Okay. Wobei ich jetzt schon das Thema Wirtschaftlichkeit kurz angeschnitten habe. Man muss ja bedenken, Die Schweineproduktion oder die Nutztierhaltung im Allgemeinen ist ein Wirtschaftszweig und die Grenzen zur Unwirtschaftlichkeit sind schnell erreicht. Mhm. Also das sind gute Betriebe mit hohen Leistungen zwingend erforderlich, weil ja auch Personen dahinter stecken, die damit ihr Geld verdienen. Ja. Und wahrscheinlich sind jetzt diese Zahlen, die du genannt hast, auf konventionelle Betriebe ausgelegt, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Biobetrieb wahrscheinlich ein bisschen andere Zahlen hat. Ja, das ist definitiv der Fall. Bei den Würfen pro Jahr ist die Zahl nicht allzu unterschiedlich. Allerdings sind in Biobetrieben weniger abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr möglich. Mhm, mhm. Und das ist dann auch wirtschaftlich, weil ja auch die Endpreise dafür höher sind. Ja, ja, okay. Oder es kann wirtschaftlich sein zumindest. Ja. Okay, das heißt 30 Ferkel im Jahr bei 2,2 Würfen, das sind 14 Ferkel pro Wurf. Und das ist dann ein sehr guter Betrieb. Okay, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und wie lange wird das Ferkel dann gemästet, bis es geschlachtet wird? Das Ferkel bleibt in der Regel 3 bis 4 Wochen, das hängt vom Betriebsmanagement ab, bei der Sau, mhm, und wird nachher abgesetzt. Das heißt, zunächst mal wird in der Regel die Sau aus dem Abferkelbereich ausgestallt und in einen anderen Stall gebracht. Allgemein in der Schweinehaltung sind sehr spezialisierte Stallungen gebaut, also für jeden Lebensbereich oder für jeden Produktionsabschnitt gibt es eigentlich eigene Stallungen. Mhm. Ja, nach den 3 bis 4 Wochen, also 1 bis 2 Tage, nachdem die Muttersau weggebracht worden ist, werden dann auch die Ferkel ausgestallt und werden in einen speziellen Ferkelaufzuchtbereich gebracht. Das Ziel ist es, die Zeit im Abferkelstall sehr kurz zu halten, weil der Platzbedarf für so eine Bucht, in der dann die Sauen mit ihren Ferkeln untergebracht sind, sehr teuer sind, weil die Buchten sehr groß sind und dementsprechend ist der umbaute Raum, der dafür notwendig ist, hoch. Und dementsprechend sind die Stallkosten in dem Bereich sehr hoch und das Ziel ist es, die Tiere schnell da rauszubringen. Mhm. Ja, die Ferkel kommen dann in einen anderen Stall und werden in dem, das ist dann der Ferkelaufzuchtbereich, ungefähr bis auf 28 Kilo gebracht, 28 bis 30 Kilo. Und im Nachgang zwischen 30 und, je nachdem, was das Produktionsziel ist, ungefähr bei 120 Kilo ist dann der Mastbereich. Mhm, okay. Und nochmal ganz kurz zurück, solange die Ferkel bei der Sau sind, werden die auch gesäugt natürlich. Solange werden die auch gesäugt. Mhm. Also das heißt, ihnen ihre Ernährungsquelle ist in erster Linie die Milch, die den Anforderungen der Tiere absolut genügt. Also da hat sich die Evolution eben in der Form entwickelt, dass die Milch, die die Sau abgibt, genau dem entspricht, was die Tiere auch brauchen. Ja. Jetzt ist es allerdings so, dass die Sau nicht in der Lage ist, alle ihre Ferkel ausreichend zu versorgen. In den ersten Tagen reicht das noch. Die Milchproduktion steigt nach der Geburt schlagartig an. Und zu der Zeit noch relativ geringen Milchbedarf der Tiere reicht das in der Regel auch aus. Allerdings ab dem 10. bis 14. Lebenstag reicht die Milchproduktion der Sau für die Ferkel nicht mehr aus, mhm, weil dann zu viele Ferkel da sind für die Milchmenge, die vorhanden ist. Was allerdings auch in der Natur so ist. Also ab dem 10. Lebenstag sind Frischlinge bei Wildschweinen auch schon an Futter angewiesen, das in ihrer Umgebung ist. Ah ja, okay. Ja, und um den Energiebedarf zu decken, werden dann die Ferkel ab dem 10. Lebenstag vorsichtig angefüttert. Also die bekommen dann das erste Futter zugesetzt, das dann sehr speziellen Anforderungen genügen muss, weil die Verdauungskapazität der Tiere noch sehr wenig entwickelt ist. Mhm. Also wenn man schon an die Enzymproduktion denkt, die die Tiere zu der Zeit haben, die haben eine sehr hohe Fähigkeit, Laktose abzubauen, weil sie eben eine sehr gute Enzymausstattung mit Laktase haben. Also die Endungen Ase sind immer die Namen der Enzyme, die ein gewisses Produkt spalten. Also beispielsweise Laktose wird dann von Laktase gespalten. Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht. Und Laktose ist ja Milchzucker, der ist ja auch in der Kuhmilch drin. Genau. Mhm. Ja. Dagegen haben die Tiere noch eine sehr wenig entwickelte Enzymtätigkeit von Amylase, also die Fähigkeit, Stärke abzubauen. Okay. Und sie haben auch eine sehr geringe Fähigkeit, Proteine abzubauen. Das sind dann die Enzyme dazu Pepsin und Trypsin. Mhm. Jetzt habe ich gerade erklärt, dass die Enzyme meistens mit Ase enden. An der Stelle kommen schon gleich mal die ersten Ausnahmen. Und sie haben eine mittelgut entwickelte Fähigkeit, Fette abzubauen. Das sind dann die Lipasen, weil Fette werden dann eben als Lipide bezeichnet. Mhm. Und dann sind die Enzyme dazu Lipasen. Also eigentlich ist ja der Verdauungstrakt oder die Verdauung noch darauf ausgelegt, eben hauptsächlich Milch abzubauen oder umzusetzen. Genau. Und mit der Ernährung muss man dann darauf achten, dass man trotz der Ausrichtung des Verdauungstrakts auf die Verdauung von Milch mit anderem Futter die Tiere nicht überlastet oder die Verdauungsfähigkeiten der Tiere nicht überlastet. Mhm. Geht man davon ab, haben die Tiere Probleme, das Futter zu verdauen, was in den meisten Fällen dann zu Durchfällen führt. Und für Durchfälle sind die Tiere noch nicht kräftig genug zu dem Zeitpunkt, was dann meistens mit dem Ferkeltod endet. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz eine Frage zwischenrein. Bei so einem Schwein ist da der Verdauungstrakt ähnlich wie beim Menschen? Also ich kenne mich jetzt da beim Menschen auch nicht so genau aus, aber bei uns geht die Nahrung über die Speiseröhre in den Magen und dann kommen, weiß ich nicht, erst der Dünndarm und dann der Dickdarm. Man kann sich vorstellen, das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, dass es hier geschickt ist, mit den Schweinen anzufangen, weil der Verdauungstrakt der Schweine sich nur unwesentlich von den Menschen unterscheidet. Mhm, mhm. Also Schweine sind auch Allesfresser traditionell, die wie die Menschen auch? Genau. Nun, also die essen pflanzliche Futtermittel und würden auch tierische Futtermittel fressen, wenn man die ihnen zur Verfügung stellen würde. Und das heißt, es gibt einen Magen? Genau. Die nehmen das Futter auf. Sofern das groß genug ist, wird es auch noch gekaut. Mhm. Gelangt dann in den Magen. Und an der Stelle beginnt dann auch schon die Verdauung. Streng genommen beginnt, wie bei Menschen auch, die Verdauung auch schon in der Mundhöhle. Weil mit dem Speichel werden schon Amylasen ausgestoßen. Das heißt, die Stärkeverdauung beginnt schon im Mundbereich. Allerdings die richtige Verdauung oder die Vorbereitung auf die Verdauung geschieht dann erst im Magen. Der Magen ist tief sauer. Der hat einen pH-Wert zwischen 1 und 1,5 in der Regel. Das hat hauptsächlich den Hintergrund, dass die Nahrung von Keimern befreit werden soll oder dass Keime in der Nahrung abgetötet werden soll, sodass die im nachgeschalteten Verdauungstrakt keine Probleme verursachen können. Ja. Also weil die wenigsten Mikroorganismen sind in der Lage, einen so tiefen pH-Wert auszuhalten. Ja. Der niedrige pH-Wert hat auch noch andere Funktionen, nämlich im Magen beginnt auch die Proteinverdauung mit der Ausschüttung von Pepsin. Das ist eigentlich ganz interessant, weil zunächst mal wird ein Enzym namens Pepsinogen ausgestoßen. Das ist die Vorstufe zum Pepsin, weil würde ein proteinspaltendes Enzym direkt produziert werden, würde es ja das umliegende Gewebe sofort selbst mitverdauen. Ah, okay. Ja. Deswegen wird eine Vorstufe, eben das Pepsinogen, ausgestoßen und das wird dann durch den niedrigen pH-Wert von der Magensäure erst aktiviert zu Pepsin. Und damit kann im Magen die Verdauung von den Proteinen anfangen. Ja, ja. Ja, sollen wir dann allgemein den Verdauungstrakt noch durchgehen oder an der Stelle gleich bei der Verdauung des Proteins bleiben? Nee, lass uns erstmal den Verdauungstrakt weiter besprechen. Okay. Also das war der Magen und dann kommt Darm. Dann kommt der Dünndarm. Mhm. Das ist unterschiedlich zwischen den einzelnen Tierarten. Man unterscheidet zwischen Duodenum, Jejunum und Ileum. Das sind einfach verschiedene Abschnitte im Verlauf des Dünndarms. Mhm. Und im Dünndarm geschieht dann der größte Teil der enzymatischen Verdauung. Das Futter ist ja sehr sauer, wenn es aus dem Magen herauskommt. Deswegen wird im Pankreas dann erstmal die Gallenflüssigkeit dazugegeben, die sehr alkalisch ist. Und damit wird der pH-Wert von dem Nahrungsbrei, was es ja dann zu der Zeit schon ist, wieder auf einen verträglichen pH-Wert von 6,5 bis ungefähr 7 gebracht. Okay. Und außerdem wird dann in der Bauchspeicheldrüse werden dann die meisten Verdauungsenzyme ausgestoßen und ab dann wird das Futter mit den Enzymen vermischt und die Enzyme können dann das Futter verdauen. Also hinsichtlich den Kohlenhydratfraktionen, hinsichtlich den Proteinfraktionen und hinsichtlich den Fettfraktionen. Im Dünndarm ist dann die Peristaltik, also Kontraktionen von Muskelgewebe, das um den Dünndarm herum ist. Und das hat zwei Funktionen. Zum einen wird dann der Nahrungsbrei in den Dünndarm weitergeleitet und zum anderen wird der Nahrungsbrei durch die Kontraktionen vermischt, was dann den Effekt hat, dass sich die Enzyme und der Nahrungsbrei vermischen und dadurch zum einen die Enzyme überhaupt an alle Bereiche des Nahrungsbreis herankommen können und zum anderen wird ab dem Dünndarm werden die Nährstoffe aktiv absorbiert. Mhm. Und die Durchmischung von dem Nahrungsbrei bewirkt dann auch, dass überhaupt der Nahrungsbrei an die Darmwand gelangen kann, wo es überhaupt absorbiert wird. Ja. Und absorbiert bedeutet dann in meiner laienhaften Vorstellung, dass letztendlich geht es ja bei der Nahrungsaufnahme darum, irgendwie Energie aus der Nahrung in den Körper zu transportieren. Und das findet dann da eben statt, dass da dann Abbauprodukte in den Körper gelangen oder die Energie in den Körper gelangt. Ja, Absorption heißt im Wesentlichen, dass erstmal Nährstoffe, nicht Energie, in die Darmwand gelangen und von dort aus in den Körper gelangen können. Mhm. Und dann ihrer weiteren Verwendung zugeführt werden, was das dann auch immer sein kann. Ja. Energie brauchen die Tiere auch, allerdings ist die Energie kein Nährstoff, sondern die Konsequenz aus Nährstoffen. Ja. Weil Fette bekanntlich Energie enthalten, Stärke oder Kohlenhydrate auch und genauso auch Proteine. Die Energiegewinnung durch die Nährstoffe geschieht dann als eine Art der Verwendung von den drei Hauptnährstoffgruppen. Mhm. Ja, interessant ist, dass für die bedeutendsten Nährstoffe, die wir hier beforschen, die Verdauung am Ende des Dünndarms vorbei ist. Mhm. Das heißt, was bis zum Ende, was an Stärke beispielsweise, was an Proteinen, also Aminosäuren, Proteine sind ja eigentlich nur ein Überbegriff für die Aminosäuren, die sie enthalten. Aminosäuren können nur bis zum Ende vom Dünndarm absorbiert werden und viele andere Nährstoffe auch. Mhm. Auch Spurenelemente, beispielsweise Calcium oder Phosphor, können nur bis zum Ende vom Dünndarm absorbiert werden. Und nach dem Dünndarm kommt dann der Dickdarm? Vor dem Dickdarm kommt dann erstmal noch der Blinddarm oder das Zäkum. Wobei der Blinddarm und das Zäkum eine sehr ähnliche Funktion haben. Zum einen sind die für die Wasserrückresorption verantwortlich. Also der relativ flüssige Nahrungsbrei wird stark eingedickt. Ansonsten wäre es auch notwendig, dass wir wesentlich mehr trinken, als wir es tatsächlich tun. Ja. Und zum anderen gibt es in dem Darmbereich eine nicht unerhebliche mikrobielle Aktivität. Also das sind verschiedene Mikroorganismen, das sind Bakterien, Pilze, Archaeen, Protozoen. Die Mikroorganismen haben ihren eigenen Stoffwechsel und benutzen die übrig gebliebenen Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei erstmal, um sich selbst zu versorgen. Also sie verstoffwechseln die übrig gebliebenen Kohlenhydrate und sie verstoffwechseln die übrig gebliebenen Proteine und was ihm sonst noch so da ist. Mit dem versorgen sie erstmal sich selbst. Allerdings das Interessante daran ist, dass sie dabei wieder Stoffwechselabfallprodukte aus ihrer Sicht abgeben, die dann unter Umständen wieder für das Tier verwertbar sind. Ja, ja. Irgendeinen Vorteil muss es ja für uns haben, sonst hätte es ja die Evolution nicht so gemacht. Ja, das ist der Fall. Also zum einen können im Dünndarm sehr gut noch die meisten wasserlöslichen Vitamine absorbiert werden und niedermolekulare Verbindungen. Also manche Spurennährstoffe und manche Vitamine und andere essentielle Nährstoffe, die wir brauchen. Ja. Allerdings nur in geringem Umfang. Und eine der Stoffwechselendprodukte sind dann flüchtige Fettsäuren, Acetat, Butyrat und Propionat, die dann auch wieder vom Gewebe aufgenommen werden können und die können dann auch wieder dem Energiestoffwechsel zugeführt werden. Also die Verbindungen enthalten Energie und die können dann in der Leber wieder zu für den Körper verwendungsfähigen Stoffen umgewandelt werden. Okay. Das macht bei Schweinen ungefähr 6-10% der gesamten Energieaufnahme aus. Also eine ganze Menge. Je nach Fütterung. Ja, ja. Weil je nachdem, was die Schweine zu fressen, kommen auch unterschiedliche Bestandteile an der Stelle auch noch an. Ja. Und dementsprechend schwankt das sehr stark. Ja. Okay, zur Fütterung kommen wir gleich zurück. Vielleicht machen wir so den Verdauungstrakt des Schweins im Wesentlichen noch durch und dann kommen wir an das eigentliche Thema, an dem wir waren, wie das Ferkel bis zum Schlachtschwein heranreift. Und du hattest jetzt gesagt, wir hatten jetzt gerade über den Blinddarm und das Caecum gesprochen. Was ist das Caecum? Das Caecum ist der Blinddarm. Ah, das ist nur ein anderes Wort für Blinddarm. Genau, das ist der Fachausdruck, das ist dasselbe Wort in intelligent. Okay, wieder was gelernt. Okay. Ja, für all die Verdauungstraktabschnitte gibt es natürlich auch noch lateinische Wörter. Ja, klar, okay. Allerdings, wenn man halt ständig auf Englisch arbeitet und in der wissenschaftlichen Literatur wühlt, dann werden halt meistens die lateinischen Namen dafür gebraucht. Ja. Okay. Okay, und nach dem Blinddarm kommt dann der Dickdarm. Genau. Und im Dickdarm sind im Wesentlichen ähnliche Prozesse wie im Blinddarm. Allerdings ist die mikrobielle Aktivität niedriger, aber auch vorhanden. Geht denn der Nahrungsbrei durch den Blinddarm hindurch? Das ist doch im Prinzip so eine Sackgasse, oder? Das ist noch ein relativ unbekannter Mechanismus, wie das genau geschieht. An der Stelle weiß ich es vor allem beim Geflügel genauer. Da sind schon, also da werden Bestandteile vom Dickdarminhalt teilweise wieder durch die Peristaltik zurückgebracht und eingeschleust. Oh, okay. Und teilweise wird auch direkt aus dem Ende des Dünndarms Inhalt eingeschleust. Und es geschieht auch relativ selektiv. Also es sind vor allem die kleinen Bestandteile, die da noch reingehen. Ah ja, okay. Aber auf jeden Fall ist im Blinddarm was drin. Der ist nicht leer. Der ist nicht leer. Okay, verstehe. Und er ist auch nicht nutzlos, wie es häufig so gesagt wird. Ja, okay. Und dann kommt der Dickdarm, wo hauptsächlich das Wasser zurückgewonnen wird. Ja. Das geschieht auch im Blinddarm. Okay. Also die beiden Verdauungstraktabschnitte sind in ihrer Funktion sehr ähnlich. Ja, okay. Ja. Und dann kommt der Enddarm, heißt es, glaube ich, oder? Und dann wird der Rest halt ausgeschieden. Genau, der Enddarm ist ein Bestandteil vom Dickdarm oder ein Abschnitt vom Dickdarm. Und dann wird das eben ausgeschieden und dann kommt das, was wir alle kennen. Ja. Und das, ich meine, wir haben das jetzt hauptsächlich so am Beispiel des Schweins gemacht, aber der Verdauungstrakt des Menschen sieht ganz ähnlich aus. Der sieht ganz vergleichbar aus. Okay. Es gibt im Detail ein paar kleine Unterschiede, allerdings die sind relativ unbedeutend. Ja, aber das mit diesen pH-Werten, dass es im Magen so sauer ist und danach die, was war das, die Gallenflüssigkeit, das wieder den pH-Wert wieder anhebt, das ist beim Menschen genauso. Ganz genau. Okay. Mhm. Okay, wir waren ja eigentlich davon ausgegangen, also eigentlich waren wir stehen geblieben an der Stelle, wo die Ferkel zusätzliche Nahrung bekommen, weil die Milch nicht mehr ausreicht und dass man dabei vorsichtig sein muss, weil eben die Verdauung eigentlich noch hauptsächlich auf die Verdauung der Milch ausgelegt ist. Genau. Und aus dem Grund enthält so ein Ferkelfutter hauptsächlich leicht abbaubare Bestandteile, also relativ viel Zucker. Es kann sein, dass noch Molkenproteine eingesetzt werden oder allgemein Futtermittel, die aus Milch gewonnen werden. Oder viel Zucker, beispielsweise Keksmehl, ist dann häufig eingesetzter Futterbestandteil. Ist das dann ein Abfallprodukt von menschlichen Keksen? Genau. Ah ja, okay. Allgemein in der Schweineproduktion werden viel Nahrungsmittelbeiprodukte, nenne ich es mal, eingesetzt. Okay. Also Sachen, die in der Nahrungsmittelproduktion anfallen und nicht für Menschen üblicherweise verwendet werden. Oder eben Abfallprodukte, die übrig geblieben sind vom menschlichen Verzehr. Was allerdings nicht heißt, dass bereits gekochte Nahrungsmittel den Schweinen verfüttert werden, das ist verboten. Sondern da geht es um beispielsweise Altbrot. Und dieses, wie nennt man das dann, dieses Zusatzfutter, das die Ferkel dann zusätzlich zur Milch bekommen, ist das flüssig oder fest? Das ist in der Regel fest. Okay, das heißt, die können schon kauen. Die haben schon Zähne dann, oder? Ja, ja, die werden mit Zähnen geboren. Ah, okay. Was häufig die Sau nicht so gut findet. Ja. Vor allem, weil ja die Milchleistung der Sau begrenzt ist, sind die Ferkel in gegenseitiger Konkurrenz. Das heißt, sie kämpfen auch häufig am Gesäuge um das beste Gesäuge oder um überhaupt ein Gesäuge. Ja. Wie viele Zitzen hat so eine Sau? Das Zuchtziel sind 10 bis 12. Ach, das ist unterschiedlich? Ja. Ah, okay. Aber das heißt, wenn die 12 Zitzen hat und aber 14 Ferkel, dann müssen die halt gucken, wie sie klarkommen. Das bedeutet dann, dass die Stärksten die beste Quelle bekommen und immer stärker werden, während die Schwächsten Probleme haben werden. Ja. Was dann allerdings im Bereich vom Management ist, dass auch die möglichst gut versorgt werden, weil das hohe Ziel ist ja, möglichst viel von den Ferkeln auch durchzubringen. Ja. Jedes Ferkel mehr, das überlebt hat, bringt mehr Wirtschaftlichkeit. Ja. Oder überhaupt Wirtschaftlichkeit. Wenn man jetzt so ein Mastschwein hat irgendwo in Deutschland, ist das immer die gleiche Rasse? Nein, das ist ein ganz großes Thema eigentlich. Ich versuche es jetzt mal recht kurz zu halten. Sauen werden gezielt gekreuzt. Es gibt Vaterrassen und es gibt Mutterrassen. Und für die letztliche Fleischproduktion, also die Produktion von Ferkeln, die dann zur Fleischproduktion gedacht sind, da wird immer eine Vaterrasse mit einer Mutterrasse gekreuzt. Mutterrassen sind beispielsweise deutsche Landrasse, deutsches Edelschwein. Typische Vaterrassen, das ist zwischen dem Norden und Süden von Deutschland etwas unterschiedlich. Im Süden wird hauptsächlich die Rasse Pietra verwendet. Und im Norden werden Duroc-Eber verwendet. Weswegen das jetzt so ist, weiß ich im Moment auch nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal gelernt, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ist ja egal, aber die Mutterrasse, das bedeutet, das weibliche Tier hat diese Rasse und Vaterrasse heißt, dass der Samen kommt von einem Eber mit dieser Vaterraste. Genau. Okay. Das hängt damit zusammen, dass die unterschiedliche Eigenschaften haben. Die Mutterrassen sind hauptsächlich für die Fruchtbarkeit gut geeignet. Das ist so ein Widerspruch. Dasselbe Tier kann nicht gut in Sachen Fruchtbarkeit sein und dasselbe Tier kann nicht gut sein in Sachen Mastleistung. Ja. Und deswegen wird von den Muttersauen hauptsächlich die guten Eigenschaften der Fruchtbarkeit abgerufen, während von den Vaterrassen die guten Eigenschaften der Mastleistung abgerufen werden. Und wenn man die zusammen kreuzt, dann gibt es die besten Endproduktferkel. Ja, okay. Oder zumindest die den derzeitigen Ansprüchen am meisten genügenden Endproduktferkel. Ja. Das kann sich ja ändern. Ja. Okay, und die Ferkel bekommen jetzt eben diese Zusatznahrung, das Keksmehl und die viel Zucker, hast du gesagt. Genau. Und das bekommen sie dann so lange, bis sie von der Sau getrennt werden. Und noch ein Stück weit länger. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen oder einen Teil noch einfügen. Ja. Zu Beginn, kurz nach der Geburt, da purzelt ein Ferkel nach dem anderen aus der Sau raus und beginnt sofort, die Sau liegt, die bewegt sich kaum, und beginnt sofort mit der Suche nach der Milchleiste. Mhm. Und das heißt, die stoßen mit ihrer Nase immer an die Sau ran und bewegen sich entlang der Sau und irgendwann mal wissen sie, das hier ist die Milchleiste. Das erkennen sie anhand der Haarstellungen, anhand der Borstenstellungen von der Sau. Und irgendwann mal finden sie die Zitze und fangen zum Trinken an. Und es ist essentiell wichtig, dass die Zeit zwischen Geburt und der ersten Milchaufnahme möglichst kurz ist. Mhm. Weil zu der Zeit ist ja noch die Kolostralmilch oder Biestmilch von der Sau, die deutlich höhere Nährstoffgehalte überhaupt hat und vor allem die viele Immunglobuline enthält. Mhm. Und das Ferkel, wenn das zur Welt kommt, hat kaum ein Immunsystem und ja, die eigene Immunabwehr muss es erst erlernen und durch die Aufnahme von den Immunglobulinen wird das Ferkel überhaupt resistent gegen alles, was negativ auf das Immunsystem einwirken könnte. Ne? Ja. Und das Besondere an der Biestmilch oder an der Kolostralmilch ist, dass die Immunglobuline, die da kommen, angepasst ist an das Milieu, in dem die Sau ist. Das heißt, die Kolostralmilch ist unterschiedlich von Stall zu Stall. Mhm. Und die Ferkel werden durch die Aufnahme von der Kolostralmilch genau auf das vorbereitet, was in der aktuellen Umgebung auch an Schadkeimen vorhanden ist. Ja, ja. Mhm. Allerdings ist es so, dass die Abgabe der Kolostralmilch sehr kurz ist. Die ist am Anfang sehr hoch und entwickelt sich dann relativ schnell innerhalb von 12 bis 24 Stunden zur normalen Milch, die Ferkel dann auch später bekommen. Auf Seiten der Ferkel schaut es so aus, dass die Kolostralmilch am Anfang durch die geringe proteinspaltende Enzymaktivität kaum gespalten werden. Und die Darmwand ist auch noch ein bisschen anders, nämlich die Immunglobuline können im Ganzen durch die Darmwand durchgehen. Mhm. Später werden die dann so groß, dass die gar nicht mehr durchgehen würden. Das heißt, die würden zu den einzelnen Aminosäuren oder verdaut werden und dann ihre Funktion gar nicht mehr erfüllen können. Ja. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die möglichst viel Kolostralmilch aufnehmen, was dann auch ein Problem ist bei längeren Geburten. Und dementsprechend haben auch frühgeborene Ferkel pro Wurf häufig bessere Aussichten als später geborene Ferkel. Abgesehen davon, dass die Wehentätigkeit im Geburtsverlauf, wenn es sehr lange Geburten sind, auch nachlassen kann. Mhm. Wie lange dauert das so, bis so 10 Ferkel geboren sind? Puh, da muss ich an meine Zeit denken, als ich mehrere tausendfacher Geburtshelfer war. Von Beginn, wenn das erste Ferkel zur Welt kommt, ach, ich habe das in meiner Diplomarbeit genau aufgeschrieben, ich habe es nicht mehr im Kopf, so, ich würde mal sagen, 6 bis 8 Stunden, ach nee, wie viel waren es? 5 bis 6 Stunden, okay, vielleicht. Mhm. Ja. Also irgendwas also im so Zeitraum von 2 bis 10, sage ich mal. Darüber hinaus gibt es Probleme. Weil dann kann man davon ausgehen, dass die Ferkel unterernährt zur Welt kommen oder dass es auch Totgeburten gibt, weil es keine Versorgung mehr aus der Plazenta gibt und dementsprechend dann die Ferkel nicht lebensfähig zur Welt kommen, was dann wieder den Geburtsverlauf verlängert, weil die Ferkel ja selbst mithelfen um aus dem Geburtskanal herauszukommen. Und wenn sie tot sind, dann helfen sie ihm nicht mehr mit. Ja. Und dann dauert die Geburt noch länger. Ja. Jetzt bin ich mal wieder ganz gut abgeschwiffen. wo waren wir gerade? Eigentlich waren wir bei der Kolostralmilch. Und davor waren wir eigentlich bei dem Thema, wie lange die Ferkel diese Zusatznahrung bekommen, ja, nachdem sie von der Sau getrennt wurden. Genau. Deswegen bin ich dann auch auf die Kolostralmilch gekommen, weil es gibt ja das eigene Immunsystem, das erlernte, und das ursprünglich schon vorhandene. Und durch das Vorhandene ist das, dass sie durch die Biestmilch aufnehmen. Und in ihren jungen Lebenstagen wird das eigene Immunsystem auch immer noch besser. So, jetzt ist es allerdings so, dass dazwischen eine kleine Lücke ist. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo die Tiere abgesetzt werden, ist in der Summe die Immunfähigkeit der Tiere am geringsten. Mhm. Das heißt, die Tiere haben... Das ist der schwerste Abschnitt eigentlich im Verlauf von so einer Schweinekarriere. Die haben verschiedene Stressfaktoren. Ja, das Muttertier fällt weg, also ein Teil der gewohnten Nahrung fällt auch weg. Ja. Und zum anderen kommen sie in eine neue Umgebung und so weiter. Ja. Und deswegen bleiben auch die Tiere noch ein Stück weit länger in dem Abferkelstall. Als die Sauen, um einfach den Stress auf ein paar Tage zu verteilen. Ja. Ja, und nachdem sie dann in den Ferkelstall gebracht worden sind, bekommen sie zunächst mal für wenige Tage noch das Ferkelbeifutter, also das Futter, das sie schon bekommen haben, während sie noch bei der Sau war, einfach um den Stress für die Tiere zu verringern. Und was hast du gesagt, wie alt sind die Ferkel, wenn die von der Sau getrennt werden? Die sind managementabhängig zwischen 3 und 4 Wochen okay. alt. Okay. In der Natur wären die länger mit der Sau zusammen, oder? Richtig. Okay. Ja, da geht es darum, dass die Sau Probleme hätte, so viele Ferkel über längere Zeit zu versorgen. Ja. Weil die Sau ist ja darauf getrimmt, ihre Nachkommen irgendwie durchzubringen. Das heißt, sie opfert sich selbst, um möglichst viel Milch erzeugen zu können. Das heißt, sie verliert Körpersubstanz. Also sie baut Protein ab, Muskelgewebe ab, und sie baut Fett ab. Und je länger sie die Tiere hat, desto mehr magert sie ab. Und das kann auch, also ich habe mal auf einer Exkursion eine Sau gesehen, die hat 8 Wochen lang ihre Ferkel gesäugt. Das war ein sehr alternativer Betrieb, nenne ich es mal. Und ohne Ferkelbeifutter, und also bei der Sau, da kann man eigentlich dann nur noch Mitleid haben. Mhm. Deswegen zum einen, um die Sau zu schützen, muss man an der Stelle abbrechen. Und zum anderen muss man ja schauen, dass die Sau wieder in ihre nächste Trächtigkeit kommt. Ja. Und anders als beim Menschen können Sauen nicht trächtig werden, solange sie noch säugen. Mhm. Okay, dann ist die Sau getrennt von den Ferkeln und die Ferkel bekommen eben dieses Beifutter und weiteres Futter. Genau, und irgendwann mal kommt, also 2 bis 4 Tage nach dem Absetzen, bekommen dann die Ferkel ihr Starterfutter. Wenn sie die Phase überstanden haben, dann wird es leichter. Also die Phase ist sehr schwierig, weil der Stress kann auch wieder Durchfälle auslösen. Ja. Ich glaube, Schweine sind auch sehr sensibel, oder? Also die sprechen relativ stark an auf Stress. Ja, früher war das mal so, dass sehr stressanfällige Tiere gegeben hat. Also wenn man die Tiere ein bisschen falsch angeschaut hat, wenn man in den Stall gekommen ist, dann hat es einen Herzinfarkt gegeben. Allerdings, das ist durch die Zucht eigentlich nicht mehr der Fall. Okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also ich habe das jetzt schon jahrelang nicht, mehr als 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Ja. Okay, und was ist dann dieses in diesem Futter, das sie dann zusätzlich bekommen? Ja, das ist dann die Vorbereitung auf die Mast. Also dann kann man schon mit Getreide anfangen, mit vielleicht auch mit aufgeschlossenem Getreide, also hitzebehandeltes Getreide zum Beispiel. Dadurch wird es etwas verträglicher. Dann kann man schon auf weniger gar so hochwertige Produkte gehen, beispielsweise die Futterkomponenten, die aus Milch gemacht sind, kann man schön langsam weglassen. Also die Tiere werden immer fitter und immer robuster. Mhm. Und die bekommen aber weiterhin nur pflanzliche, nee, wobei das Milch ist ja keine pflanzliche Nahrung, aber die bekommen kein Fleisch. Sie bekommen keine tierischen Abfallprodukte. Okay. Mhm. Das ist verboten, schlichtweg. Obwohl das Schwein ein Allesfresser ist. Richtig. Okay. Also quasi in unserer Schweinehaltung werden die Tiere zu Vegetariern gemacht. Ja, ja. Das heißt, sie bekommen auch kein Tiermehl. Nein, das ist verboten. Ja, und das ist auch für andere Tierrassen verboten, oder? Tiermehl wird generell gar nicht mehr verfüttert. Das ist generell verboten, ja, für alle Nutztiere. Ich weiß ja nicht, wie das mit Heimtieren ist. Wahrscheinlich ist es da genauso. Ja, ja, okay. Okay, das heißt, die Schweine werden weiterhin vegetarisch ernährt, unter anderem mit Getreide. Ja, dann gehen wir schon langsam in den Verlauf der Mast. Und im Verlauf der Mast wird das eigentlich immer unkomplizierter. Also am Anfang hat man ja Probleme mit den Durchfällen, wenn die Tiere das falsche Futter bekommen. Das ist dann eigentlich nicht mehr der Fall. Die kommen eigentlich nahezu mit allem zurecht. Üblicherweise gibt es dann in unserer westlichen Welt Futtermischungen mit ungefähr 60-70% Getreideanteil, was dann verschiedene Getreide auch sein können, und etwa 30% Proteinträger, was dann in der Regel Soja-Extraktionsschrot ist, und dann eben noch ein bisschen Mineralfutter, wo dann Mineralstoffe und Vitamine und Ähnliches zugesetzt werden. Mhm. Ist das dann so, sind das dann so Pellets? In der Regel nicht. In der Regel wird mehlförmig verfüttert. Okay. Also das Getreide oder die Futterkomponenten werden geschrotet. Also unter mechanischer Krafteinwirkung klein gemacht und durch so ein üblicherweise 1-2 Millimeter Sieb gedrückt. Mhm, okay. Und gemischt. Hat das nicht Folgen für die Zähne? Das ist ja nicht sozusagen die natürliche Form der Nahrung. Oder ist es egal, weil die Schweine eh nicht so alt werden, dann spielen Zähne auch keine Rolle. Also die Mastschweine werden nicht so alt, allerdings die Muttersauen, die werden ja deutlich älter, ja, und die kommen auch mit dem Futter zurecht. Okay. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass die Zähne von geringerer Bedeutung sind. Allerdings wäre mir nicht bekannt, dass es Zahnprobleme geben würde. Okay. Was allerdings ein Problem sein kann, ist, wenn das Futter zu fein vermahlen ist, weil dann kann es im Magen zu einer Klumpenbildung kommen. Und der Magen ist ja von der Physiologie her nicht homogen. Der saure Bereich ist hauptsächlich im unteren Bereich und der obere, also die Einmündung der Speiseröhre, die ist weniger gut geeignet, um gegen die Magensäure zurechtzukommen. Wenn jetzt so ein Futterklumpen im Magen drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Magensäure in den oberen Bereich des Magens ansteigen kann, was kurzzeitig kein Problem ist. Allerdings, Sodbrennen, oder? Ja, genau, das ist so ähnlich wie Sodbrennen. Und das kann dann bis zum Magengeschwür gehen, was dann bestimmt sehr unschön für die Sau ist und auch die Leistung beeinträchtigt. Ja. Umgekehrt ist es auch so, dass wenn das Futter zu grob vermahlen ist, dass dann die Verdaubarkeit der Nährstoffe geringer ist. Mhm. Ja. Also das ist eine Abwägung und da wird auch zu dem Thema viel geforscht und zu dem Thema gibt es auch viele Meinungen, weil es natürlich von sehr vielen anderen Faktoren abhängig ist, ob jetzt grobes oder fein vermahlenes Futter besser ist. Ja, also das Futter besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Das eine ist Getreide, das andere sind Proteine, du dann meintest du, das ist hauptsächlich Soja und das sind dann Mineralstoffe. Ja, wobei das jetzt das Üblichste ist von dem, was es gibt. Man kann die Komponenten natürlich je nach Betriebsgegebenheiten ersetzen. Also für Soja ist auch Rapsextraktionsschrot sehr gut geeignet oder Rapskuchen, also gepresster Raps, Nebenprodukt aus der Rapsölproduktion. Oder man kann auch andere Proteinträger nehmen, also Leguminosen zum Beispiel. Was ist das? Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen. Okay. Mhm. Die haben allerdings durch andere Inhaltsstoffe nicht ganz so positive Auswirkungen. Also Soja ist eigentlich schon am besten geeignet, aber man kommt auch mit anderen hin, aber dann muss man mehr beachten. Ja, ja. Beispielsweise in Leguminosen sind Trypsin-Inhibitoren und Trypsin ist ja das eins der eiweißspaltenden Enzyme und das heißt, dass dann die Eiweißverdaulichkeit zurückgeht. Mhm. Was ist denn mit irgendwelchen Zusätzen? Also bekommt das Schwein dann alles, was es braucht oder braucht das dann noch Zusatzstoffe, was weiß ich, Vitamine? Ja, dafür wird in der Regel Mineralfutter zugesetzt. Das Mineralfutter kann man eigentlich so bezeichnen als Ausgleichsfutter für alle Inhaltsstoffe, die das Tier durch die Hauptkomponenten im Getreide und Proteinträger nicht bekommt. Mhm. Das heißt, da ist dann eine Mischung aus verschiedenen Spurenelementen drin, eine Mischung aus verschiedenen Mengenelementen, Vitamine, Aromastoffe und so weiter. Mineralfutter ist immer sehr stark angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten. Also es gibt unterschiedliche Mineralfutter für die verschiedenen Mastabschnitte und es gibt auch für dieselben Mastabschnitte sehr viele unterschiedliche Mineralfutter. Und größere Betriebe haben auch die Möglichkeit, von Mineralfutterherstellern ihre eigenen Mischungen anfertigen zu lassen. Mhm. Also da wird sehr genau angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten. Ja, okay. Was ist mit Medikamenten und Hormonen? Ich nehme an, dass das nicht standardmäßig gegeben wird, sondern bei Bedarf. Also Hormone in der Mast kann man eigentlich generell ausschließen. Das ist EU-weit verboten. Das ist nicht überall auf der Welt so. Also in anderen Erdteilen wird das durchaus gemacht. Also da werden dann wahrscheinlich Wachstumshormone gegeben, oder? Ja, wobei die, das ist sehr schwierig, da einzugreifen. Okay. Also es ist gut, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ja. Hormone werden allerdings im Bereich der Fruchtbarkeit durchaus eingesetzt, also bei den Muttersauen dann dementsprechend. Allerdings, das sind dann Hormone wie Östrogene zum Beispiel, im Allgemeinen Hormone, die eine gleichmäßige Brunst von verschiedenen Sauen auslösen, mhm, oder Hormone, die das Abfäckeln erleichtern. Mhm. Also wenn eine Sau in eine Wehenschwäche kommt, dann kann man schon mal durch eine Östrogengabe der Sau wieder helfen, ihre Ferkel auf die Welt zu bringen. Aber im Bereich der Fütterung kommt das üblicherweise nicht, weil sie, genau. Ja, okay. Und andere Medikamente, Antibiotika, sowas? Ja, also Antibiotika zur Wachstumssteigerung werden nicht eingesetzt. Das, ja, ist auch verboten. Das hat die Tierernährungsforschung zum Zeitpunkt des Verbots sehr beflügelt, weil man dann zu der Zeit einen hohen Bedarf an Kenntnis für andere Substanzen, die das Wachstum beeinflussen, natürliche Substanzen, die das Wachstum beeinflussen, gefördert hat. Mhm. Generell für die Mastleistung wird das nicht eingesetzt. Bei Verletzungen werden allerdings schon entsprechende Antibiotika eingesetzt. Okay, aber das heißt, also zumindest nach Gesetz wird das nur bei Bedarf, richtig, eingesetzt, bei Krankheiten oder Verletzungen oder sowas. Genau. Mit welchem Alter wird denn so ein Mastschwein geschlachtet? Puh, das können wir jetzt mal ausrechnen. Also der Mastabschnitt geht von 30 bis 120 Kilo. Das heißt, das sind 90 Kilo Gewichtsdifferenz dazwischen. Und gute Betriebe haben haben 850 Gramm Tageszunahme. Das heißt, die Tiere wachsen um 850 Gramm Lebendgewicht am Tag. Boah. Und dementsprechend kann man dann ausrechnen, wie lange das dann dauert. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Aber das heißt, wenn es ein Kilo wäre am Tag, dann wären es 90 Tage. Das ist ein bisschen weniger als ein Kilo. Das heißt, was weiß ich, 110 Tage, 4 Monate. Ja, das kann ungefähr hinkommen. Okay. Ach so, 4 Monate ist dieser Mastabschnitt und vorher sind schon 3 bis 4 Wochen mit der Sau und dann noch dieses Zwischenstadium. Die Ferkelaufzucht auch nochmal 3 bis 4 Wochen. Okay, das heißt, so ein Mastschwein ist ungefähr ein halbes Jahr alt, wenn es geschlachtet wird, so ganz grob. Ein bisschen älter, aber ja. Okay, okay. Mhm. Vor allem im letzten Mastabschnitt, wenn die Tiere schon wirklich robust sind, an der Stelle kann man dann auch mit anderen Futtermitteln, wie zum Beispiel die Nebenprodukte oder Altbrot und solche Sachen herangehen. Im Bereich der Endmast muss man dann allerdings in einer anderen Hinsicht wieder aufpassen. weil an der Stelle kann man auch die Fleischqualität ordentlich beeinflussen. Mhm. An der Stelle könnte ich mal sagen, was man alles am Fleisch überhaupt für Qualitätsparameter beeinflussen kann. Ja. Also Qualität im Sinne von Zustand, nicht im Sinne von gut oder schlecht, weil was wir als gut oder schlecht empfinden, das kann sich ja über die Zeit ändern. Wenn ich an meine Oma denke, die empfindet ein anderes Fleisch gut, als ich das tue. Ja. Also wir generell können wir nicht die Aminosäurenzusammensetzung beeinflussen, weil die Aminosäurenzusammensetzung, die ist ja genetisch bedingt. Mhm. Wir können den Fettgehalt beeinflussen, wenn man sich die Zusammensetzung vom Zuwachs anschaut, dann hat man am Anfang der Mastperiode ungefähr 16% Protein. Das bleibt ungefähr gleich. Im Zuwachs geht ein bisschen runter auf 14% Protein. Allerdings der Fettgehalt, der steigt sehr schnell an. Also da haben wir am Anfang ungefähr 17% Fett im Zuwachs, bei 30 Kilo in etwa. Und das kann ganz stark nach oben gehen, je nachdem, wie lange man das Schwein mästet, kann das auf bis zu 45% hochgehen. Und das will man natürlich nicht. Das will man aus verschiedenen Gründen nicht. Und ich fange jetzt, an der Stelle bleibe ich jetzt mal nur bei der Qualität des Endprodukts. Der Verbraucher will ja nicht viel Fett haben. Und dementsprechend muss man gegen Ende der Mast das Futter begrenzen. Das heißt, man muss die Energieaufnahme begrenzen, dass der Fettzuwachs möglichst gering bleibt. Deswegen werden auch männliche und weibliche Tiere ab einer gewissen Betriebsgröße getrennt aufgestellt, weil durch die unterschiedliche Hormonausstattung zwischen männlichen und weiblichen Tieren verfetten die weiblichen Tiere. An der Stelle sollte ich dann zunächst mal vorausschalten, dass in der Regel die männlichen Tiere kastriert werden, um eben den Ebergeruch vorzubeugen, der sehr unangenehm für die Verbraucher wäre. Und dann haben die männlichen Tiere die Tendenz, schneller zu verfetten als die weiblichen Tiere. Das heißt, der Anteil von Fett im Zuwachs ist höher als bei weiblichen Tieren. Ganz anders wäre es bei den Ebern. Die hätten einen sehr geringen Fettzuwachs. Allerdings die Eber, die haben ja eigentlich in der Schweineproduktion nur eine sehr geringe Bedeutung. Ja. So, jetzt setzen männliche und weibliche Tiere unterschiedlich viel Fett an und dementsprechend müssen sie auch unterschiedlich gefüttert werden, weil man will ja möglichst, man muss ja die Fütterung entsprechend anpassen, dass sie ungefähr die gleiche Menge an Fett im Endprodukt haben. Ja. Das ist so ein gewisses Problem bei sehr kleinen Betrieben, dass die gar nicht die Kapazität haben, um getrennt aufzustellen. Außerdem steckt ja dann auch noch ein gewisses Management dahinter, die Tiere unterschiedlich versorgen zu können. Ja. Was nicht nur die Betreuung angeht, sondern man braucht auch unter Umständen und andere Futtermischungen und so weiter. Ja. Also es wird erheblich aufwendiger. Ja. Was man auch bis zu einem gewissen Anteil beeinflussen kann, das ist die Fettsäurenzusammensetzung. Vom Verbraucher ist in der Regel ein möglichst hartes, kerniges Fett gefordert und weniger so ein weiches Fett. Und das kann man durch die Fütterung der Fettsäuren oder durch die Zusammensetzung von Fettsäuren im Futter beeinflussen. Im Wesentlichen ist es dann so, dass die Fettsäurenzusammensetzung im Futter in etwa auch im Körperfett auch ankommt und dementsprechend wird dann das Fett härter oder weicher. Was man auch beeinflussen kann, ist die Fettfarbe, weil im Fett sammeln sich ja alle möglichen Substanzen an, die im Körperfett löslich sind und dementsprechend auch Carotinoide zum Beispiel. Und Carotinoide würden das Fett gelb färben und das ist nicht erwünscht. Dementsprechend sollte man bei der Endmast darauf verzichten, carotinoidreiche Futtermittel zum Beispiel zu verfüttern. Wie lange dauert die Endmast? Die Mast ist in der Regel in 30 Kilo Abschnitte eingeteilt. Das heißt, die Anfangsmast beginnt von 30 bis 60 Kilo. Dann die Mittelmast von 60 bis 90 und die Endmast von 90 bis 120 Kilo. Okay. Wie viel frisst denn so ein Schwein am Tag? Also ein Endmasttier 2,5 Kilo ungefähr. Boah, das ist eine ganze Menge, 2,5 Kilo. Wobei, wenn die 120 Kilo wiegen, ist auch eine ganze Menge. Also ich hätte kein Problem damit. Und dann bekommen die zum Trinken Wasser, nehme ich an. Ja, Wasser muss immer verfügbar sein. So viel die wollen, das ist auch gesetzlich aus gutem Grund so geregelt. Ja. Die müssen immer Zugang zu Wasser haben, wobei Wasser wieder auch ein eigenes Thema ist. An der Stelle könnte ich auch darauf eingehen, wie überhaupt die Technik dahinter aussieht, weil das auch wieder das Wasser beeinflusst. Also in der Regel werden Schweine automatisch gefüttert. Das heißt, da ist irgendwo eine Anlage, die in der Regel in heute noch wirtschaftlichen Betrieben das Futter automatisch anmischt und auch automatisch zuteilt. Üblicherweise wird das Futter dann entweder trocken oder flüssig verfüttert. Das heißt, das Futter wird bei der Trockenfütterung in die einzelnen Tröge geblasen. Das heißt, da ist irgendein Computer, der weiß, diese Menge an Futter in diesen einen Trog rein. Ja. Und dann gibt es die Flüssigfütterung. Das Konzept dahinter ist eigentlich genau das gleiche, nur dass das Futter gepumpt wird und nicht geblasen wird. Das gibt dann die Möglichkeit, auch andere Komponenten einzumischen, beispielsweise Milchabfallprodukte, also Molkereiabprodukte, die kann man dann einmischen. Die mögen die Sauen auch sehr gerne. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr positiv. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, breimäßig zu verfüttern. Das heißt, da wird Futter trocken bis zum Trog geblasen und erst dann verflüssigt. Das hat nämlich den Vorteil, weil sich da, wo viel Wasser ist, auch Keime bilden können. Und die Bildung von Keimen in Flüssigfütterungsanlagen ist ein großes Thema. Und ja. Bei der Schweinemast sind die Tiere da einzeln? Die werden immer in Gruppen gehalten. Okay. Das heißt, sie müssen dann auch irgendwie genügend Platz haben, um alle an den Trog dran zu kommen, dass sich nicht da auch das Stärkste durchsetzt und dann viel schneller zunimmt als ein Schwächeres. Genau, das wäre an der Stelle auch so ein Punkt. Nämlich das Tier-Fressplatz-Verhältnis. Das wird immer auf 1:1 gefordert. Am besten noch mit Abtrennung zwischen den einzelnen Tieren, weil ein ranghöheres Tier ist ja immer bestrebt, die rangniedrigeren zu verdrängen, selbst wenn alle genug Platz hätten. Ja. Also Abtrennungen dazwischen. Allerdings ist es natürlich auch wieder so, dass ein großer Futtertrog mehr Kosten verursacht. Ja. Und dann gilt es abzuwägen, seitens der Ernährung ist ganz klar gefordert, hier Fressplatzverhältnis 1:1. Aus Sicht der Wirtschaftlichkeit könnte es unter Umständen auch mal anders aussehen. Und wie oft werden Schweine gefüttert am Tag? Die haben ähnliche Anforderungen wie Menschen, üblicherweise Minimum 2-mal am Tag. Das kann auch öfter werden. Ja. So, um jetzt wieder den Übertrag zu schaffen zum Wasser. Ja. Wie viel Wasser die Sauen oder die Tiere fressen, ist ja erstmal schon durch die Fütterung beeinflusst. Also wenn flüssig gefüttert wird, dann ist die Wasseraufnahme dadurch ja schon relativ hoch. In der Regel wird 1 Kilo Futter in 4 bis 5 Kilo Wasser gemischt. Mehr ist dann allerdings wieder problematisch, weil wenn das Tier irgendwann mal voll ist, dann würde es weniger fressen. Ja. Und das könnte dann unter Umständen bedeuten, dass zu wenig Nährstoffe im Tier angelangt sind. Abgesehen davon muss immer eine Quelle für Wasser vorhanden sein, auch bei den Sauen. Also auch bei den Tieren, die durch die Flüssigfütterung eigentlich schon genügend Wasser bekommen würden. Und dann ist auch darauf zu achten, dass auch entsprechend viel Wasser rauskommt. Bei einer angenommenen Sau wird trocken gefüttert und muss ihren gesamten Wasserbedarf aus einer Tränke trinken und die Sau muss, was weiß ich, 2 Minuten gegen den Auslöser drücken, bis die richtige Wassermenge für einen Schluck da ist, dann hat das Tier irgendwann mal keine Lust mehr zu trinken und dann geht auch die Milchleistung zurück. Ja. Ja. Ja, und ansonsten ist auch vorgeschrieben, wie viel Tränken oder wie viele Wasserquellen pro Tier vorhanden sind. Ja. Gut, jetzt haben wir schon relativ viel gesprochen über die Ernährung von Mastschweinen. Ich hätte da noch eine Frage zu. Sind in Tiernahrung Geschmacksverstärker, um die Tiere zu ermuntern, mehr zu fressen, oder fressen die sowieso alle gerne? Also Geschmacksverstärker im Sinne von dem, was wir in unserer menschlichen Nahrung als Geschmacksverstärker bezeichnen, eben Glutamat, das kann ich an der Stelle ausschließen, das wird nicht verwendet. Mhm. Was unter Umständen verwendet werden kann, das sind Aromen. Mhm. Weil die Tiere in verschiedenen Altersabschnitten unter Umständen von alleine nicht genug fressen würden, was in der Mast kein Problem ist. Allerdings bei säugenden Sauen und in der Ferkelaufzucht kann das ein Thema sein. Also bei einer Ferkelaufzucht, wenn die Tiere erstmal fit genug sind, um das Futter ordentlich zu verwerten, dann brauchen die möglichst viel. Und dann setzt man Aromen ein, um die Geschmacksaufnahme zu erhöhen, um unter Umständen Geschmackskomponenten zu überdecken, die sie nicht so gerne mögen. Mhm. Und bei säugenden Sauen werden Aromen unter Umständen eingesetzt, weil die Sauen gar nicht genug fressen können, wie sie eigentlich müssten, um ihren Energiebedarf zu stillen. Also ist man an der Stelle auch sehr drauf bedacht, die Futteraufnahme zu erhöhen. Ja, und diese Aromen, sind das dann ähnliche Aromen, wie sie bei unseren Nahrungsmitteln auch eingesetzt werden? Ja, das sind ganz vergleichbare Aromen. Im Vergleich zur Nahrungsmittelproduktion ist der Anteil der Produktion Aromen für Futtermittel sehr gering. Ja. Und dementsprechend würden sich eigene Aromen wirtschaftlich nicht rentieren. Okay, verstehe. Und warum braucht man das in der Mast dann nicht? Weil gegen Ende der Mast die Tiere ja rationiert gefüttert werden. Okay. Und in dieser Mittelmast, da fressen die von sich aus genug? Genau. Okay. Eine Frage, die wir von einem Hörer bekommen haben und die ja eigentlich sich viele Leute stellen, ist: Wie ist es möglich, Fleisch so günstig zu produzieren, dass man das für ein paar Euro dann im Supermarkt kaufen kann? Also du hast ja jetzt schon relativ viel gesagt oder darauf hingewiesen, wo überall das Thema Wirtschaftlichkeit ins Spiel kommt. Und ich denke, letztendlich ist es einfach eine Frage der Effizienz, oder? Also es handelt sich hier eben um Großbetriebe. Ich weiß nicht, wie viele Schweine sind durchschnittlich in so einem Schweinemastbetrieb? Das ist extrem unterschiedlich und auch sehr unterschiedlich zwischen den Gegenden. Wenn man hier im süddeutschen Raum schaut, das sind sehr kleine Betriebe, durchaus üblich. Also die Schweinehaltung ist auch spezialisiert. Es gibt Betriebe, die nur Sauen halten und dann 28 Kilo Ferkel verkaufen. Es gibt Betriebe, die nur mästen, und es gibt Betriebe, die alles machen. Ein Sauenbetrieb im süddeutschen Raum ist mit 300 Tieren groß. Mhm. Wenn man so in die vier reichen Regionen Deutschlands schaut, also nach Niedersachsen, da muss man schon erheblich höher gehen. Da ist das zwischen 600 und 1000 Tieren. Und wenn man in den Bereich Ostdeutschland geht, dann sind 3000 Tiere wenig. Mhm. Und genauso könnte man das auch weiterführen mit den Masttieren. Im süddeutschen Raum 3000 bis 5000 Mastplätze ist zurzeit in Ordnung, und dementsprechend mehr wird es dann auch in den anderen Regionen. Ja. Also in Ostdeutschland sind 20.000 bis 30.000 Mastplätze nichts Unübliches. Ja, wobei dann auch die entsprechende Flächenausstattung dahinter steckt. Ja. Gut, das ist auch ein Punkt, was du ja schon gesagt hast, was zur Effizienz beiträgt. Man versucht natürlich, die Fläche irgendwie schon zu minimieren, wobei man da ja an bestimmte Anforderungen gebunden ist. Und dann versucht man ja wahrscheinlich auch möglichst billig Futter einzukaufen. Ja, das ist eine der wesentlichen Stellschrauben in der Schweinemast, billige Futterkomponenten. Also wenn man die Gelegenheit hat, Altbrot zu verwenden, dann ist das sicherlich ein Gewinn für die Wirtschaftlichkeit. Oder wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, da ist einer neben der Produktionsstätte von Snickers. Und ja, Der Energiegehalt von Snickers ist erheblich und dementsprechend ist auch der Wert für die für die Mast auch sehr gut. Ja. Ja, ansonsten, wie kann man das Fleisch so billig produzieren? Das ist zum einen neben die Effizienzgeschichte. Man versucht, die Wirtschaftlichkeit möglichst in Ordnung zu halten. Und wenn man dann in die umliegenden europäischen Länder geht, dann stellt man fest, dass die Nahrungsmittelpreise fast überall höher sind als bei uns. Und das liegt schlichtweg an den Agrarförderungen. Mhm. Weil im deutschen Grundgesetz ist ja auch schon verankert, dass die Politik sich darum zu bemühen hat, Nahrungsmittel möglichst günstig bereitzustellen. Der Passus aus dem Grundgesetz stammt sicherlich aus einer Zeit, als Nahrungsmittel sehr knapp waren oder als es Probleme gegeben hat, in Deutschland die Menschen überhaupt zu versorgen. Das bedeutet aber auch, dass die Agrarförderungen dazu beitragen, dass Nahrungsmittel in Deutschland billiger angeboten werden können. Ja. Insofern ist die Agrarförderung eine Förderung zur billigen Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Ja. Zum anderen gilt die Agrarförderung hier deutschlandweit oder EU-weit und dementsprechend haben Produzenten aus diesen Bereichen jeweils Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Weltmarkt. Ja. Das heißt, das ist eine Art Binnenmarktprotektion. Ja, und das heißt, ein Schweinemastbetrieb in Deutschland bekommt Fördermittel vom Bund oder von der EU. Ja, okay. Ja. Und man kann eigentlich sagen, dass die wenigsten Betriebe wirtschaftlich wären, hätten sie die Förderungen nicht. Ja, und das bekommen sowohl konventionelle Betriebe als auch Biobetriebe. Richtig. Okay. Gut, jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Schweinemast gesprochen. Was ist denn davon jetzt noch unterschiedlich bei der Aufzucht oder bei der Haltung von Muttersauen? Oder irgendwo müssen ja auch die Eber sein, selbst wenn es nicht so besonders viele sind, weil das alles über künstliche Befruchtung geht. Die müssen ja auch irgendwo gehalten werden. Also zu Ebern, das ist sehr speziell. Da gibt es verschiedene Eberstationen in Deutschland. Das sind allerdings dann sehr spezialisierte Betriebe. Dazu kann ich eigentlich nur sehr wenig sagen. Mhm. Genauso möchte ich an der Stelle auch nicht auf die Aufzucht von Jungsauen eingehen. Allerdings die Fütterung von Muttersauen ist dagegen wieder sehr interessant. Mhm. Und zwar ist es so, dass für was braucht eigentlich ein Tier Energie? Das Tier braucht erstmal Energie für den Erhaltungsbedarf. Das heißt, die Energie, die es braucht, um ohne jede Form von Veränderung bei üblichem Bewegungsumfang so zu bleiben, wie es gerade ist. Ja. Dann hat ein Tier einen Bedarf für Wachstum, eben für einen Energiebedarf für den Proteinansatz und für den Fettansatz. Ein Tier hat einen Bedarf für Trächtigkeitsprodukte. Die letzteren sind allerdings am Anfang sehr gering. Bis zum 85. Tag, also ungefähr die Mitte der Trächtigkeit, ab dann steigt der Energiebedarf für die Trächtigkeitsprodukte auf einmal stärker an. Das heißt, das Tier braucht ab dem 85. Trächtigkeitstag auch mehr Energie. Das hängt damit zusammen, weil die Föten am Anfang ja kaum wachsen und gegen Ende, wie bei Menschen auch, das Wachstum sehr hoch ist. So, der Geburtszeitraum und die darauffolgende Laktation, die ist dagegen sehr schwierig. Weil im Geburtszeitraum, da gibt es ein paar ungünstige Situationen. Zum einen kommt die Peristaltik nahezu zum Erliegen. Das heißt, die Tiere stellen das Fressen ein. Mhm. Sie scheiden auch kaum Exkremente aus oder zumindest Kot. Und das macht ein Problem, weil solange der Durchfluss nicht stimmt, haben Keime Gelegenheit, im Tier aufzusteigen. Das ist auch so ein Punkt, warum man probiert, den pH-Wert vom Harn möglichst ein bisschen abzusenken und auch den Harnfluss aufrechtzuerhalten. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, Die Wege vom Harn und in den Uterus hinein sind sehr ähnlich und Infektionen an der Stelle sind sehr problematisch. So, jetzt muss man die Tiere darauf vorbereiten, gleichzeitig, dass bald die Milchbildung einsetzt und schlagartig von einem Tag auf den anderen steigt der Energiebedarf von sehr gering auf mehr, als sie selbst überhaupt fressen können. Ja. In der niedertragenden Phase haben die Sauen ungefähr 33 Megajoule Energiebedarf. Dann in der hochtragenden Zeit steigt es leicht an auf ungefähr 40. So, und jetzt braucht das Tier in der Säugephase auf einmal 95 bis 100 Megajoule metabolisierbare Energie am Tag. Und das ist kaum zu schaffen für die Tiere. Also die Energiedichte bekommt man kaum hoch genug durch das Futter. Die Tiere schaffen es einfach nicht, zu viel zu fressen. Jetzt muss man dann die Tiere entsprechend darauf vorbereiten, dass die so viel fressen können. Das macht man zum einen, indem man die Futteraufnahme langsam steigert um 0,5 bis 0,7 Kilo am Tag nach der Geburt. Und dann, die Futteraufnahmekapazität ist irgendwo zwischen 6 und 7 Kilo beschränkt. Dann ist es im Bereich des Tierhalters zu schauen, dass das Tier möglichst viel frisst, aber niemals ausgefressen ist. Also das Tier frisst immer mehr, aber man muss es an dem Punkt halten, wo es noch ein kleines bisschen mehr fressen würde, allerdings nicht freiwillig zum Fressen aufhört. Weil sobald das Tier mal ausgefressen ist, sagt es, ja, ich bin satt, an dem nächsten Tag frisst es weniger. Ja. Und damit ist das Problem von dem Energiedefizit in der Folgephase deutlich höher. Also weil ich gerade, wenn ich gerade gesagt habe, dass die Fütterung automatisch erfolgt, das heißt nur, dass das eine Arbeitserleichterung für den Tierhalter ist. Tatsächlich ein guter Tierhalter ist bei jeder Fütterung anwesend und schaut, wie sich die Tiere verhalten. Ja. Das hat auch vor allem einen hohen Wert für die Krankheitenfrüherkennung, weil wenn das Tier zum Fressen aufhört, dann weiß man sofort, da stimmt irgendwie etwas nicht, da muss man ganz genau hinschauen. Ja. Genauso in der Mast muss man schauen, ob die Tiere auch ordentlich gleichmäßig fressen und eben bei den Sauen muss man darauf achten, wie verhalten sich die einzelnen Tiere. Und dann sollte der Tierhalter mit einem Zettel in der Hand durch den Stall gehen und sich notieren, wie sich welche Sau verhalten hat und entsprechend den Computer anpassen. Ja. Ja, und nach dem Absetzen, nach dem Ende der Milchproduktion sinkt der Energiebedarf wieder ab. Dann gibt man noch ein bisschen höher als in der niedertragenden Phase an Energie, weil man will ja, dass die Sau möglichst bald wieder trächtig wird. Und eine Sau, die einen Energiemangel hat, die wird schlechter trächtig werden als andere Tiere. Ja, in der niedertragenden Phase fressen die Sauen 2 bis 2,5 Kilo Futter am Tag. An der Stelle ist schon wieder das Problem, dass die Tiere mit der Energiedichte und mit der Nährstoffdichte im Futter wenig satt werden. Also gibt es so die zwei grundsätzlichen Spannungspunkte, dass die Tiere in der Säugephase nicht genug fressen können, ein Energiedefizit haben und in der niedertragenden Phase nicht satt werden. Ja. Und dann ist es auch wieder eine Managemententscheidung, wie man es schafft. Entsprechend, die Tiere sollen sich ja möglichst wohlfühlen in der Situation, in der wir sie begeben haben, ihnen irgendwelche Komponenten zur Verfügung zu stellen, mit denen sie auch ihren Magen füllen können. Ja. Wie lange lebt so eine Muttersau? In der Regel leistungsabhängig ist eine Sau zwischen 4 und 7 Würfen in Produktion. Okay. Und danach wird die auch geschlachtet? Ja. Und das Fleisch kann man auch noch verwenden? Genau. Okay. Das heißt, wenn ich zum Metzger gehe und einen Schweineschnitzel kaufe, dann weiß ich zum einen nicht, ob das ein männliches oder ein weibliches Schwein war. Und ich weiß nicht, ob das ein Mastschwein war oder eventuell eine Muttersau. Richtig. Das ist nicht kennzeichnungspflichtig. In manchen Fällen wird das allerdings trotzdem gemacht, also speziell bei Ebern. Bei Eberfleisch wird es häufiger gekennzeichnet, allerdings auch nicht immer. Okay. Ach so, das heißt, Eberfleisch darf auch verkauft werden? Jawohl. Okay. Wird es auch. Und das würde man aber im Zweifel dann merken als Verbraucher? Ja, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das einbringen kann. es wird sehr unwahrscheinlich als Fleisch verkauft, ja. weil der Ebergeruch wird umso stärker, je erhitzter das Produkt ist. Ja. Und wenn man das Fleisch brät oder einen Braten im Ofen hat, dann wird man das sehr genau merken, ob das ja. ein Eberfleisch war. Eine andere Möglichkeit ist, es zu verschneiden. Das ist dann vor allem in der Waschproduktion. Mhm. Und da achtet man auch drauf, dass man Eberfleisch für Sorten verwendet, die üblicherweise nicht erhitzt werden. Also keine Salami zum Beispiel. Mhm. Allerdings ist es ja auch nicht so, dass jeder Ebergeruch hat. Okay. Das ist ja nur ein gewisser Anteil. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Jedenfalls unter 50%. Die meisten werden nicht auffällig, weil der Ebergeruch ist ja abhängig vom Reifegrad des Tiers. Mhm. Und ein Tier, das schneller in das entsprechende Äquivalent zur Pubertät kommt, das, bei dem ist es wahrscheinlicher, dass es Ebergeruch hat. Aber das ist nicht bei allen Tieren gleich. Das kann bei 70 Kilo losgehen und das kann sein, dass es bei 120 Kilo noch nicht angefangen hat. Okay, jetzt sind wir schon um die 1,5 Stunden dabei und haben ganz viel über Schweine geredet. Sollen wir mal übergehen zu anderen Tierarten? Das Geflügel. Das Geflügel, und mich würden dann auch noch die Kühe und Schafe und so weiter interessieren. Also vielleicht können wir einfach nicht so sehr ins Detail gehen, sondern einfach so auf die Unterschiede ein bisschen eingehen. Ja, also die Unterschiede, die fangen ja schon bei den offensichtlichen anatomischen Merkmalen auf. Geflügel hat keine Zähne, dafür einen Schnabel. Ja. Dementsprechend ist es auf Futter angewiesen, das pickbar ist. Ja. Dann geht es weiter. Das Tier hat ja einen Kropf. Mhm. Der Kropf ist eine Auswölbung von der Speiseröhre. Mhm. Und der hat im Wesentlichen das Ziel, die Nahrung einzuweichen und für den Muskelmagen zu portionieren. Ja. Ich habe mal gehört, dass Hühner sich nicht überfressen können, weil die einfach aufhören, wenn der Kropf voll ist, und dann, also dass man die auch nicht überfüttern kann. Stimmt das? An die Möglichkeit habe ich noch nie gedacht, aber wenn der Kropf voll ist, hören Sie das Tier auf. Hat keinen eigenen Einfluss darauf, inwieweit der Kropf die Nahrung wieder abgibt. Ja. In den darauffolgenden Magen, wenn der Kropf voll ist, dann muss es wohl aufhören. Ja. Und ein Unterschied ist auch, Hühner werden nicht gesäugt. Das heißt, das Küken fängt mehr oder weniger direkt nach dem Schlüpfen an, selber Nahrung zu picken. Genau. Ja, die Nahrung gelangt dann erstmal in den Drüsenmagen und dann in den darauffolgenden Muskelmagen, in dem die bekannten Steine drin sind oder andere Sachen wie Grit zum Beispiel, also Kalk. Körner und in denen wird dann das Futter vermahlen. Also da frisst das Huhn tatsächlich Steine? Ja. Damit die da in den Magen gelangen? Genau. Okay. Und werden die auch wieder ausgeschieden oder frisst das einmal 20 Steine und die bleiben dann fürs restliche Leben da drin? Die werden auch ausgeschieden. Also so ein Tier hat einen ständigen Bedarf an reibefähigen Komponenten. Ja, und nach dem Muskelmagen ist eigentlich sehr viel ähnlich wie beim Schwein. Es kommt der Dünndarm und genauso ist es auch mit der Absorptionsfähigkeit von Dünndarm. Also genauso ist es auch wieder das Stärke und Proteine und Phosphor zum Beispiel am Ende vom Dünndarm. Nur bis zum Ende vom Dünndarm aufgenommen werden können. Und dann kommt eine anatomische Besonderheit, nämlich das Geflügel hat 2 Blinddärme. Mhm. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und mir wäre auch nicht bekannt, ich habe mal danach gesucht, dass das überhaupt bekannt ist, warum Geflügel 2 Blinddärme hat. An der mikrobiellen Aktivität kann es wohl auch nicht liegen, weil die ist sehr gering ausgeprägt beim Geflügel. Ja, und dann folgt noch ein sehr kurzer Abschnitt vom Enddarm. Also das Geflügel hat eigentlich nur den Teil vom Dickdarm, der Enddarm ist. Mhm. Ja, und dann die große anatomische Besonderheit, dass Geflügel keine getrennte Ausscheidung von Kot und Harn hat, sondern eine gemeinsame Ausscheidung von Exkrementen durch die Kloake. Mhm. Wie funktioniert das dann? Also die haben ja schon auch Nieren und eine Blase, nehme ich an. Nein, Geflügel hat keine Blase. Hat keine Blase, okay. Das ist auch eine ganz interessante Besonderheit, nämlich die Ausscheidung von Stickstoff, also von Aminosäuren oder anderen stickstoffhaltigen Substanzen. Die geschieht ja beim Menschen über den Harn, also über Harnstoff. Das ist ja relativ bekannt. Beim Geflügel ist das ein bisschen anders. Nämlich beim Geflügel geschieht die Ausscheidung über Harnsäure. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Die Ausscheidung über Harnstoff benötigt relativ viel Wasser. Dafür wenig Energie. Dagegen die Ausscheidung über Harnsäure braucht kaum Wasser und dafür ist das sehr energieaufwendig. Okay. Und dann gibt es verschiedene Anpassungen im Tierreich, welche Tierarten über Harnsäure und Harnstoff ausscheiden. Beim Geflügel ist es eben die Harnsäure, weil das Tier einfach beim Flug weniger Wasser mit sich führen muss und dementsprechend leichter ist. Das ist, weil es fliegen können muss. Genau. Okay. Und Harnsäureausscheider sind auch in trockenen Regionen häufiger. Raffiniert. Okay, und das heißt, Hühner müssen weniger trinken, aber mehr fressen sozusagen. Genau. Interessant auch bei Fischen, die machen das ganz anders. Und nämlich der Stickstoff, wenn Aminosäuren abgebaut werden, dann wird das erst in Ammonium umgewandelt und Ammonium ist giftig für den Organismus. Das heißt, der Organismus muss möglichst schnell das giftige Ammonium zu etwas nicht giftigem umwandeln, was bei Schweinen oder bei Menschen zum Beispiel eben der Harnstoff ist und beim Geflügel eben die Harnsäure. Fische dagegen machen das noch viel geschickter. Die scheiden das Ammonium direkt über die Kiemen aus. Allerdings, das funktioniert bei denen ja nur, weil sie ständig von Wasser umgeben sind. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Energiebedarf für die Stickstoffausscheidung. Okay. Und die Harnsäureproduktion findet aber bei den Hühnern auch in der, oder beim Geflügel auch in der Niere statt. Die findet in der Leber, glaube ich, statt. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Und das mit der, ist jetzt vielleicht nicht so ein appetitliches Thema, aber das mit der Kloake, wie funktioniert das? Also es gibt ja trotzdem dann wahrscheinlich zwei, also der Nahrungsbrei geht durch den Darm und die Flüssigkeit geht ja dann trotzdem irgendwie über die Niere. Genau. Und dann gibt's aber tierintern sozusagen eine Stelle, wo Flüssigkeit und Kot zusammenkommen. Ja, das ist ja bei Menschen genauso. Man muss ja auch sehen, sämtliche Geschlechtstätigkeit findet natürlich beim Geflügel auch über die Kloake statt. Okay. Und dann kann man ja wieder den Übertrag auf Menschen oder auf andere Säugetiere machen. Da ist ja auch irgendwann mal die Schnittstelle zwischen den Geschlechtsorganen und der Harnausscheidung. Ja. Und beim Geflügel kommt dann einfach noch die Schnittstelle zur Ausscheidung vom Kot dazu. Und die Harnsäure ist auch bei den Geflügel-Exkrementen, also Exkremente ist die Zusammenfassung von Kot und Harn. Die kann man auch recht leicht erkennen, wenn man Vogel-Exkremente, ich komme da selber häufig in den Begriffen durcheinander, sieht. Das ist dann so der weiße Überzug. Das ist die Harnsäure. Ach so, okay, ja. Also Vogel-Exkremente, die sind ja oft irgendwie marmoriert. Ja, genau. Das ist wundervoll beschrieben. Ich werde das, wenn ich mal wieder eine Vorlesung halten sollte, entsprechend einfließen lassen. Okay. Die Studenten sind über entsprechenden Humor ja meistens sehr dankbar. Gut. Okay, wenn man jetzt an die Ernährung von Geflügel denkt, dann gibt es wahrscheinlich Unterschiede in der Ernährung zwischen einem Masthähnchen und einem, wie nennt man das, Legehuhn? Ja, die Legehenne. Legehenne. Ja, da gibt es Unterschiede. Allerdings in der Herangehensweise der Fütterung ist das nicht so arg unterschiedlich. Also wenn man als Tierernährer sich überlegt, in welcher Höhe muss ich meine Tiere mit welchen Nährstoffen versorgen, dann geht man immer über die faktorielle Bedarfsableitung. Das heißt, man überlegt sich, wie viel braucht das Tier für seinen Bedarf, wie viel braucht es für seine Leistung. Mhm. Und Leistung kann ja dementsprechend sein Wachstum, Verluste über die Oberfläche. Also beispielsweise, wenn das Tier Federn verliert, dann muss das Tier das ersetzen. Ja. Das kann sein die Eiproduktion und so weiter und so weiter. Also was auch immer, bei egal welcher Tierart man als Leistung empfindet, das wird dann entsprechend geschätzt, wie viel Bedarf das Tier dafür hat. Also da gibt es auch harte Zahlen dazu. Und die wichtigsten Inhaltsstoffe, auf die man eigentlich schaut, das ist die Energie, das Protein und der Phosphor. Mhm. Bei den Legehennen kommt dann in hohem Umfang noch das Kalzium dazu, aus naheliegenden Gründen. Mhm. Die Herangehensweise ist genau dieselbe. Also man weiß, wie viel Energie ist im Wachstum, also quasi Energieansatz in Form von Protein und Energieansatz in Form von Fett. Und dementsprechend weiß man pro Gramm Wachstum steckt so und so viel Energie drin und man kennt die Verwertungsfaktoren, also wie viel von dem, was man reinsteckt, kommt tatsächlich an und dementsprechend kann man darauf schließen, wie viel das Tier überhaupt aufnehmen muss. Und genauso funktioniert das mit der Eiproduktion. Da weiß man, wie viel Energie pro Gramm Ei drin ist. Die Proportion zwischen Fettgehalt und Proteingehalt ist in etwa gleich, egal wie groß das Ei ist. Und und dann weiß man, pro Gramm produziert das Ei am Tag, braucht das Tier dann dementsprechend so und so viel Energie am Tag. Ja. Dementsprechend braucht das Tier so und so viel Protein am Tag und so weiter und so weiter. Ja. Und dann kommt man zu unterschiedlichen Anforderungen an das Futter, je nach Leistungshöhe. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil bei Legehennen zum Beispiel, wenn man sich denen ihre Eiproduktion anschaut, die beginnt ungefähr mit der 20. Lebenswoche. Die ist am Anfang sehr gering. Man berechnet das in Legeleistung, also Ei pro Tag. Und wenn das Tier 80% Legeleistung hat, dann hat das Tier dementsprechend an dem Tag 80% eines Eis also gelegt. Oder an 10 Tagen 8 Eier. Genau. Ja. Und die steigt am Anfang sehr stark an, hat dann bei ungefähr der 35. Lebenswoche seinen Höhepunkt erreicht und fällt dann möglichst langsam wieder ab bis zum Ende der Legephase. Die ist dann bei ungefähr 70 Lebenswochen. Und an der Stelle wird es dann unwirtschaftlich. Ja. Und was ist die Maximalleistung? Sind es 100%? Also jeden ungefähr Tag ein Ei? Ungefähr 95%. 95, okay. Mhm. Ist wieder abhängig von den einzelnen Betrieben. Da gibt es immer bessere und schlechtere, aber so 95%, das ist in Ordnung. Ja, okay. So, jetzt ändert sich allerdings der Bedarf über die Legephase. Am Anfang steigt der der Erhaltungsbedarf ein bisschen an, weil das Tier ja noch wächst. Mhm. Und der Energiebedarf für den Zuwachs, der steigt auch. Der ist am Anfang noch vorhanden und sinkt dann ab. Und irgendwann mal gibt es keinen Energiebedarf mehr für Wachstum und der Energiebedarf für die Erhaltung bleibt gleich. Ja. Weil das Tier sich ja nicht mehr verändert. Ja. Allerdings ist der Energiebedarf für die Leistung dementsprechend im Legeverlauf unterschiedlich. Mhm. Und jetzt hat man natürlich das Interesse, das Tier nicht zu viel mit Energie zu versorgen und auch nicht zu wenig, weil nicht zu wenig heißt ja, die Leistung bricht ein. Ja. Und zu viel heißt, das Tier verfettert und mit den Legehennen kann man ja eh nachher nicht mehr recht viel anfangen. Mhm. Also das wäre Energie, das heißt Ressourcen in was hineingesteckt, was keine Verwendung mehr findet. Nicht nur deswegen, sondern auch aus anderen Gründen hat man Interesse, das möglichst gering zu halten. Also zum einen ist es mal unwirtschaftlich und zum anderen sind die Futterkapazitäten ja auch beschränkt. Mhm. Und deswegen gibt es Die Phasenfütterung, also dass es verschiedene Futtermischungen für die verschiedenen Lebensabschnitte gibt. Und das funktioniert bei Mastschweinen und bei wachsenden Geflügel genauso. Also je mehr Energie, je mehr das Tier wächst oder je älter es ist, desto mehr Wachstum erfolgt in Form von Fett. Mhm. Der Proteinansatz bleibt ungefähr gleich. Der Proteinansatz ist bei ungefähr 26 Kilojoule pro Gramm. Der Fettansatz bei ungefähr 39 Kilojoule pro Gramm. Und dementsprechend kann man sich schon vorstellen, dass es mehr Futter braucht, um Fett zu erzeugen, als um Protein zu erzeugen. Ja. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, der bei allen wachsenden Tieren vorkommt, dass man auch da die Phasenfütterung braucht und auch ein Grund, warum man das Futter bei Schweinen zum Beispiel rationieren muss. Ja. Weil der Ansatz im Tier in Form von Fett erstens mal schon vom Verbraucher gar nicht gewünscht ist und auch sehr teuer ist und dementsprechend weniger wirtschaftlich. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum, egal welches Masttier irgendwann mal die Mast abgebrochen wird, das heißt, das Tier wird geschlachtet, weil irgendwann mal übernimmt der Fettansatz derart an Bedeutung, dass es schlichtweg unwirtschaftlich werden würde. Es hängt natürlich auch noch davon ab, in welche Richtung das Tier verwertet wird. Wenn es an einen Unternehmer geht, das vor allem Wurstprodukte herstellt, dann ist mehr Fett gefordert und dann akzeptieren die auch fettere Tiere. Ja. Und genauso, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, ist das auch mit dem Protein. Weil der Proteinansatz wird immer geringer. Mhm. Und beim Protein kommen noch verschiedene Aspekte dazu. Beim Protein muss auch weniger werden im Futter im Verlauf der Mast, egal ob bei Geflügel oder bei Schweinen. Und Überschüsse werden ja nur entsorgt. Also das Tier ist darauf getrimmt an Protein, aufnehmen bitte, was geht. Ja. Und was dann zu viel ist, das wird über den Harn ausgeschieden. Also eben in Form von Harnstoff und Harnsäure. Ja. Das wäre zunächst mal kein Problem. Das kostet halt ein bisschen Energie, aber das ist nicht das große Problem. Das Problem ist, der Harnstoff und die Harnsäure nach der Ausscheidung werden zu Ammoniak. Mhm. Und Ammoniak ist bekanntlich umweltschädigend. Es stinkt und es schränkt die Akzeptanz von tierhaltenden Betrieben in der Öffentlichkeit ein. Mhm. Ach, das heißt, deswegen müssen die gucken, dass möglichst wenig Ammoniak ausgeschieden wird. Richtig. Ah. So, jetzt habe ich immer von Protein gesprochen. Und eigentlich gibt es ja überhaupt keinen Proteinbedarf. Protein ist ja eigentlich nur ein Überbegriff für alle stickstoffhaltigen Substanzen. Mhm. Sondern das Tier hat einen Bedarf an Aminosäuren. Mhm. Und Aminosäuren sind stickstoffhaltig und dementsprechend, ja, und die nehmen einfach den höchsten Teil von der Komponenten, die Stickstoff enthalten, ein. Mhm. Deswegen ist es eigentlich eine ziemliche Vereinfachung, immer von Protein zu sprechen, weil das Tier hat ja eigentlich einen Bedarf nach Aminosäuren. Mhm. Von den Aminosäuren gibt es je nach Definition ungefähr 19 bis 20 proteinogene Aminosäuren, das heißt Aminosäuren, die das Tier wirklich fürs Wachstum braucht. Und auch deren Bedarf ändert sich über die Zeit. Und da war die Herangehensweise über die Jahre hinweg immer, dass man einfach Protein schaut. Protein, Stickstoff ist leicht zu messen, nehme ich so und so viel davon, ja, dann wächst mein Tier, ist in Ordnung. Dann ist man immer mehr drauf gekommen, einzeln hinzuschauen und jetzt sind wir eigentlich auch schon genau bei dem, was wir hier beforschen und dann, was wir optimieren wollen. Ja, es braucht ja eigentlich die Aminosäuren. Und dann hat man ja herausgefunden, dass als erstes beim Schwein eine Aminosäure namens Lysin knapp wird. Beim Geflügel ist es Methionin. Also schaut man hin, aha, ich habe so und so viel von der Aminosäure in meinem Futter und dann kann ich ja mit den restlichen stickstoffhaltigen Substanzen nach unten gehen. Mhm. Die zurückschrauben. Und das Tier hat immer noch die gleiche Leistung wie vorher. Mhm. Und dann geht man weiter. Aha, Jetzt wird es also eine andere Aminosäure, die knapp wird. Also schaut man auch wieder, ich schaue meine Futterrezeptur. Durch das Mischen der Komponenten bekommt man das ja recht gut hin. Okay, Lysin passt, die zweitlimitierende Aminosäure, die passt auch. Also geht man noch weiter mit dem Protein. Woher weiß man denn, dass jetzt eine andere Aminosäure knapp wird? Ja, und das macht man mit Zulageversuchen. Das heißt, man gestaltet verschiedene Versuchsrationen dann. Also das geschieht dann schon nur noch im Bereich der universitären Forschung. Man macht ein Versuchsfutter und setzt gezielt solche Aminosäuren zu. Die gibt es alle in Reinform erhältlich. Und dann schaut man, wie die Tiere wachsen. Okay. Oder wie sie sich allgemein verhalten. Es ist ja nicht nur das Wachstum entscheidend. Wichtig, ein ganz wichtiger Parameter ist ja auch die Futterverwertung, also Grammwachstum pro Gramm Futter und so weiter. Und nach den Kriterien schaut man dann, wie viel braucht es davon? Und unter den üblichen Fütterungsbedingungen, heißt halt bei uns viel Getreide, noch ein bisschen Soja, dann ist es halt diese Aminosäure, die begrenzend wirkt. Ja, okay. Und das hat man so gemacht. Man weiß, in üblichen Fütterungsbedingungen sind es 4 Aminosäuren, die immer erstlimitierend werden. Das ist beim Schwein Lysin, Methionin, Threonin und Tryptophan. Beim Geflügel sind die ersten 2 umgedreht. Da ist Methionin als erstlimitierende und dann erst Lysin. Das hängt damit zusammen, dass Methionin viel im Gefieder ist. Und dementsprechend hat das Geflügel im Vergleich zum Schwein einen höheren Bedarf davon. Und so kann man es ja immer weiter anpassen, bis man alle Aminosäuren, die wir so haben, optimal verfüttert hat. Ja. Und dementsprechend kann man dann den Proteingehalt runterschrauben. Also von dem Protein, das wir ja nur als Stickstoff messen, sind ungefähr 90% erklärt durch die Aminosäuren. Ja, und damit hat man dann eine optimale Zusammensetzung der verschiedenen Aminosäuren und schraubt dadurch den Ammoniakgehalt der Ausscheidungen runter. Genau. Okay. Dieses optimale Futter, das da rauskommt, lässt sich das noch zusammenstellen durch 5 Kilo Weizen und 2 Kilo Mais oder muss das dann industriell irgendwie hergestellt werden? Ich habe ja gerade angemerkt, dass es alle Aminosäuren zu kaufen gibt. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht alle als Futtermittelzusatzstoffe, also das sind ja, ist ja dann der Bereich Futtermittelzusatzstoffe, zugelassen ist. Die üblichen, die man so zusetzt, das heißt die genannten Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan und neuerdings auch Valin, die gibt es als Futterkomponenten zu kaufen. Aber die müssen ja auch irgendwie aus irgendwas gemacht werden. Ja, die werden üblicherweise durch mikrobielle Fermentation hergestellt. Was bedeutet das? Ist die Grundlage dann irgendwie Getreide oder? Zucker. Zucker, okay. Also das sind Mikroorganismen, von denen man weiß, dass sie viel von der Aminosäuren als Ausscheidungsprodukte in ihrem Stoffwechsel irgendwie produzieren. Und dann wird das gereinigt und dann hat man die Aminosäure in Reinform. Ja, okay. Allerdings im pharmazeutischen Bereich sind alle Aminosäuren erhältlich. Und für unsere Versuche können wir nach entsprechender Antragstellung alle Aminosäuren auch einsetzen. Ja. Der Preis ist natürlich dementsprechend höher, weil was nicht als Futtermittel hergestellt wird, das wird in dem Bereich im Gegensatz zu den Aromastoffen in sehr großem Umfang hergestellt und dementsprechend ist dann auch der Preis günstiger, abgesehen davon, dass sehr weniger Kontrollen, also die Kontrollen sind sehr hoch, aber im Vergleich zum pharmazeutischen Bereich doch etwas niedriger und deswegen ist das billiger. Ja. So, und dann gibt es ja verschiedene Aminosäuren. Man kann sie einteilen in essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Die essentiellen Aminosäuren sind die, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Das heißt, der Körper ist darauf angewiesen, dass die durch die Nahrung zugeführt werden. Die nicht essentiellen Aminosäuren, die kann der Körper aus anderen Aminosäuren herstellen. Und mittlerweile sind die Kenntnisse zu den Themen schon relativ hoch. Also man hat ungefähre Bedarfswerte für die essentiellen Aminosäuren. Da gibt es immer noch Wechselwirkungen zwischen den Einzelnen, also da muss man schon noch hinschauen. Jetzt in meinem Projekt geht es dann im Bereich der nicht essentiellen Aminosäuren. Mhm. Das heißt, man könnte es auch immer weiter spinnen, weil die nicht essentiellen Aminosäuren, dass der Körper die herstellen kann, das heißt ja nicht, dass die unbegrenzt herstellbar sind, sondern es gibt ja auch Stoffwechselprozesse, die unter Umständen einfach nicht schnell genug ablaufen oder es gibt nicht genügend Vorstufen dazu. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass der Erfolg der Forschung in die Richtung sehr hoch war. Also die Kenntnis, dass man ja eigentlich einen Aminosäurenbedarf hat, die ist schon sehr alt, die gibt es schon aus den 1800er Jahren. Ja. Allerdings in den Dörfern ist das erst in den 50er Jahren angekommen. Mhm. Also in den 50er Jahren, da war es auf einmal neu, dass man ja Proteinfuttermittel geben könnte und dann geben ja die Kühe auf einmal sehr viel mehr Milch. Mhm. Und ja, wir konnten im Bereich von Mastschweinen, vor 20 Jahren war die Versorgungsempfehlung bei ungefähr 25% Prozent Rohprotein in der Ration. Und mittlerweile weiß man, dass wenn man das Aminosäurenmuster geschickt macht, dann kann man auch ohne Probleme auf 16% runtergehen. Mhm. Gut, lass uns mal noch den Überblick über die Tierarten fertig machen und dann können wir ja zum Versuch übergehen. Wir waren jetzt gerade noch beim Geflügel. Noch eine Frage dazu. Jetzt, wenn wir ein Masthähnchen angucken, wie viel nimmt das so am Tag zu? Das Schwein hatte 850 Gramm pro Tag. Ja, die Tiere sind erheblich leichter und dementsprechend sind ja auch die Zunahmen dann geringer. Ja. Die Zunahmen steigen an. Also in der ersten Lebenswoche bringt die Tiere kommen aus der Brüterei, aus dem Ei mit, je nachdem wie schwer das Ei war, irgendwas zwischen 45 und 55 Gramm. Am Ende der ersten Woche haben die Tiere 160 Gramm. Mhm. Und so geht das dann immer weiter. Wie hoch das die Zunahmen genau sind, das weiß ich gerade nicht. Also ich glaube, in der zweiten Lebenswoche waren es dann 50 Gramm pro Tag und in der dritten sind es dann schon 80. Mhm. Okay. Also die Tiere wachsen sehr schnell. Ja. Und wie alt wird so ein Masthähnchen? In der üblichen Kurzmast 35 Tage. Oh, das ist ja wirklich nicht viel. Ja, das ist dann allerdings auch der Grund, warum man Masthähnchen nicht getrennt geschlechtlich ausstatten muss. Mhm. Also die kommen gar nicht in die Pubertät. Ja, sie wachsen schon auseinander. Auch bei jungen Ferkeln gibt es schon einen Einfluss der Geschlechtshormone auf das Wachstum. Genauso ist das beim Geflügel auch. Allerdings sind die Unterschiede in der frühen Phase so klein, dass sich das schlecht nicht rentieren würde. Okay. Okay. Bei Puten ist das anders. Bei Puten, die werden eingestallt in einen kleinen Stall, zunächst mal noch beschränkt. Also da gibt es Kükenringe, weil die Tiere sind relativ ungeschickt in der Futteraufnahme. Also da ist auch viel Arbeitsleistung notwendig, um die Tiere überhaupt dazu zu bringen, dass das Futter überhaupt das ist, was sie befriedigt. Mhm. Und dann werden irgendwann mal die Kükenringe in dem relativ großen Stall weggenommen und die Tiere können sich da drin frei bewegen. Also wenn sie erstmal gelernt haben, wie Futteraufnahme überhaupt funktioniert. Mhm. Dann in der ersten Phase werden männliche und weibliche Tiere noch zusammengehalten und ab ungefähr der achten Lebenswoche werden sie dann von diesem Stall in einen anderen gebracht, der erheblich größer ist. Also am Anfang ist der erste Stall fast leer und am Ende ist der relativ voll oder so voll, wie es halt nun mal erlaubt ist. Ja. Da gibt es ja entsprechende Regeln, wie viel Kilogramm Tier pro Fläche sein darf. In dem zweiten Stall schaut es dann erstmal wieder genauso aus. Wenn die da reingebracht werden, dann schaut der Stall fast verloren leer aus und die Tiere wachsen und irgendwann mal ist der Stall entsprechend den erlaubten Grenzen voll. Ja. Jetzt ist es allerdings so, dass bei den Puten der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Tieren erheblich höher ist. Mhm. Also der Fettansatz von weiblichen Puten steigt wesentlich schneller als von männlichen Puten und deswegen bricht man das Wachstum bei weiblichen Puten schon in der 15. Woche ab. Das heißt, da werden die geschlachtet. Genau. Mhm. Dann ist der Stall wieder halb leer. Ja. Und dann können die männlichen Tiere wieder wachsen, bis wieder der Stall entsprechend gefüllt ist. Und für die ist ihre Karriere dann in der 21. bis 22. Lebenswoche vorbei. Okay. Und Geflügel wird auch vegetarisch ernährt? Ja. Obwohl ja Hühner eigentlich auch Allesfresser sind. Also man sieht das, wenn freilaufende Hühner sind und die erkennen einen Regenwurm, dann sind die sehr heiß drauf. Ja. Ja, vegetarische Ernährung. Das ist so ein anderer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, weil so ähnlich wie beim Protein mit den Aminosäuren und den daraus resultierenden Ausscheidungen und Umweltbelastungen, so kann es auch beim Phosphor sein. Beim Phosphor gibt es auch einen Bedarf, der sich über die Zeit ändert und es gibt Ausscheidungen. Der Unterschied ist, Phosphor ist ein Element, das nicht flüchtig ist und überhöhte Ausscheidungen sind für einen Betrieb so lange kein Problem, wie er die nötige Flächenausstattung hat. Dann wird ihm die Gülle oder der Mist wird auf den Feldern aufgebracht und dient als Dünger. Dann muss man entsprechend weniger düngen. Das ist nicht negativ. Beim Stickstoff durch die Aminosäuren ist das anders. Das ist sehr flüchtig. Das heißt, da ist jedes bisschen Ausscheidung, das weniger stattfindet, besser. Beim Phosphor ist es allerdings trotzdem so, dass die weltweiten Lagerstätten ja sehr begrenzt sind. Es gibt Phosphor aus pflanzlichen Quellen, also das Tier bekommt seinen Phosphorbedarf zum Teil aus pflanzlichen Quellen gestillt. Das reicht nicht und dementsprechend kann es sein, dass mineralische Phosphorquellen eben aus den Abbaugebieten dazukommen. Und das will man möglichst verringern, weil wir wollen ja unsere Ressourcen erhalten oder das Ende der Ressourcen möglichst weit nach hinten verlagern. Ja. Und das ist so ein anderer Punkt, den wir hier dringend beforschen, weil wir wollen, dass die Tiere nur so viel Phosphor auch möglichst bekommen oder die Kenntnis dafür schaffen, wie viel die auch wirklich brauchen, dass man so wenig wie möglich von den mineralischen Phosphorquellen einsetzen muss. Und das geht eben durch die Kenntnis von der Verwertbarkeit von den pflanzlichen Phosphorquellen. Das heißt, man muss bei jedem einzelnen Futtermittel nachschauen, wie viel von dem kann das Tier überhaupt damit anfangen. Und genauso ist es bei den mineralischen. Und eine zu geringe Phosphorversorgung würde für das Tier bedeuten, ein schlechtes Knochenwachstum, was vor allem beim Geflügel, die ja sehr schnell wachsen sind, zu einem Problem werden kann. Dann, wenn die Füße nicht stabil genug sind, dann liegen die halt nur rum. Ja. Also es kommt mittlerweile nicht mehr vor. Oder zumindest sollte die Kenntnis dafür geschaffen sein, dass das nicht mehr vorkommt. Ja. Aber überhöhte Ausscheidungen heißen eben, dass es neben dem Punkt, dass die Ressourcen begrenzt sind, auch zu einer Überversorgung der Böden mit Phosphor kommen kann. Was dann die Eutrophierung bedeutet. Was heißt das? Das heißt Eutrophierung, Umkippen von Gewässern. Okay. Zum Beispiel. Ja. Umgekehrt ist das ist sowohl Stickstoff als auch Phosphor in verdichteten Regionen von Bedeutung, wenn einfach die Flächen begrenzend sind, die Wirtschaftlichkeit vom Betrieb und dementsprechend auch die Einkommensquelle der Menschen, die dahinter stecken, von der Tierproduktion abhängig ist, dann gilt es, möglichst viel Tiere pro Fläche halten zu können und dementsprechend auch sichergehen, dass die Phosphor- und Stickstoffausscheidung und damit der Phosphor- und Stickstoffeintrag auf die Flächen möglichst gering ist. Und dann kann man mit derselben Fläche mehr Tiere halten. Ja, gut. Also das war das Geflügel. Jetzt bleiben im Wesentlichen von den Nutztieren noch die Wiederkäuer über. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen hören zum Thema, wie deren Verdauung funktioniert und was das für die Ernährung dieser Tiere bedeutet. Also Wiederkäuer sind Kühe, Schafe, Ziegen. Zum Beispiel Kamele. Ja. Wobei Kamele nicht Gegenstand unserer Forschung sind. Ja. Ja, bei Wiederkäuern schaut die Ernährung ganz anders aus. Das ist ein ganz anderer Punkt, weil wenn man Wiederkäuer füttert, dann füttert man eigentlich nicht das Tier an sich, sondern die Mikroorganismen, die in den Pansen drin sind. Ah, okay. Also das Tier frisst sein Futter, schluckt das ab und das Futter gelangt in den Pansen. Und der Pansen ist ein sehr großer mikrobieller Fermentationsraum. Also wenn man sich die Anatomie von Kühen anschaut, dann ist ihnen ihr Bauch so groß, weil der zu einem wirklich großen Teil von dem Magenbereich eingenommen wird, wovon eben der Pansen den größten Anteil hat als der mikrobielle Fermentationsraum. Fermentationsraum. Was da drin passiert, ist im Wesentlichen das, was im Blinddarm und im Dickdarm bei Nichtwiederkäuern passiert. Das heißt, da gibt es wieder Bakterien, Hefen, Archaeen und andere Mikroorganismen, die sich erstmal dem Futter annehmen. Die bauen das Futter ab, entsprechend ihren Bedürfnissen. Das heißt, wenn da etwas ankommt, dann wird das erstmal fast nur den Mikroorganismen zur Verfügung gestellt. Mhm. Und die bauen das entsprechend ihren Bedürfnissen ab. Die sind enzymatisch sehr weit aufgestellt, einfach durch ihre Vielzahl an verschiedenen Arten. Mhm. Also man kann Wiederkäuern theoretisch sehr weitreichendes Futterangebot liefern und die Tiere kommen nach entsprechender Anpassungsphase damit sehr gut auch zurecht, weil sich dann eben die Anteile der verschiedenen Mikroorganismen anpassen an das, was gerade an Futter kommt. Mhm. Okay. Ja. Und die zerlegen das dann. Das heißt, die benutzen das Futter, das kommt erstmal, um sich selbst aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie vermehren sich, produzieren sich selbst und verbrauchen damit die Nährstoffe, die aus dem Futter kommen. Und was die dabei ausscheiden oder was sie selbst erzeugt haben, das ist dann das, was das Tier eigentlich verwertet. Ja. Das heißt, das Tier verwertet zum einen mal das mikrobielle Protein. Das Protein, das die Mikroorganismen gebildet haben. Weil die Mikroorganismen sterben ja auch ab oder gelangen in den nachgeschalteten Verdauungstrakt und dienen da als Proteinquelle. Mhm. Das ist dann auch der Punkt, warum Wiederkäuer mit rein pflanzlicher Nahrung voll zurechtkommen, weil sie beziehen ja ihr tierisches, in Anführungszeichen, Protein von den Mikroorganismen. Ah, okay. Mhm. Und der Pansen ist der erste Magen, in den das Futter gelangt. Genau. Und daraus würgen die das dann wieder hoch. Genau. Da gibt es eine intensive Pansenmotorik. Der Pansen ist nämlich relativ anfällig für das, was da gerade kommt. Mhm. Also im Pansen, da gibt es ständig Umwälzungen. Also im oberen Bereich ist so eine Matte von Grobfutterbestandteilen, von Gras, von Heu und was eben das Tier gerade gefressen hat. Und im unteren Bereich ist eher die flüssige Phase, wobei das auch immer wieder durchmischt wird. Und Bestandteile aus dem Magen kommen in den nachgeschalteten Verdauungstrakt durch die Magenbewegung. Und auch die Wiederkauaktivität wird durch die Pansenbewegung eingeleitet. Nämlich der Pansen zieht sich an einer gewissen Stelle zusammen. Dadurch steigt das Level. Den Pansen kann man sich an der Stelle, was das Wiederkauen angeht, so vorstellen wie ein Kanister, wo oben an einer Ecke so ein Loch ist, eben die Speiseröhre. Das heißt, er zieht sich zusammen, der Panseninhalt steigt bis zum Loch auf, eben bis zu der Speiseröhre und dann durch Unterdruck wirkt dann das Tier das Futter wieder nach oben und kaut es wieder. Und was ist der Sinn vom Wiederkäuen? Der Sinn vom Wiederkäuen? Der hängt damit zusammen, da muss ich erstmal noch auf die allgemeine Tätigkeit der Mikroorganismen zurückkommen. Die produzieren aus Abfallprodukte auch flüchtige Fettsäuren, eben Acetat, Butyrat und Propionat. Das ist eine Energiequelle für das Tier, also, und die kann auch direkt von der Pansenwand zum Teil absorbiert werden. So, allerdings produzieren alle Mikroorganismen aus der Energie erstmal einen Stoff namens Pyruvat. Und das ist ein Stoff im Energiestoffwechsel, der fast allen Organismen, die bekannt sind, gleich ist. Und in Abhängigkeit von dem, was an Futter da ist und dementsprechend, was die verschiedenen Fraktionen an Mikroorganismen produziert haben, wird das Pyruvat zu in verschiedenen Anteilen zu Propionat, Butyrat und Acetat. Nämlich, wenn mehr Kraftfutter oder mehr leichtlösliche Energiequellen kommen, dann steigt der Anteil von Propionat. Wenn mehr schwerlösliche Energiequellen kommen, also Gerüstsubstanzen, Gras zum Beispiel, die Zellulose als bekanntestes, dann steigt der Anteil von Acetat. Das solange das in einem guten Verhältnis zueinander ist, ist das auch überhaupt kein Problem. Das Tier nimmt die drei flüchtigen Fettsäuren auf und gewinnt daraus seine Energie. Dabei entsteht allerdings auch Säure. Das heißt, wäre der Pansen nur so, wie ich es bisher beschrieben hätte, dann würde der pH-Wert im Pansen immer weiter abfallen, bis sich alle Mikroorganismen selbst vergiftet haben. Mhm. Und deswegen kaut das Tier wieder. Und im Speichel sind pufferhaltige Substanzen. Das heißt, die gleichen den pH-Wert wieder aus. Was ist das denn, was das Tier da hochwirkt? Also das frisst, nehmen wir mal an, die Kuh frisst Gras. Dann zerkaut die das Gras und schluckt es runter und dann geht es in den Pansen. Ja, genau das ist der Punkt, dass das Kauen während dem ersten Fressen eigentlich relativ gering ist. Das heißt, eine Kuh, die beißt ja gar nicht, sondern die rupft eher und schluckt das fast so, wie es ist. Okay, okay. Und deswegen ist dann auch die Matte so wichtig, weil die an grobfaserigen Substanzen, an Struktursubstanzen nennt man das dann, die reizt die Wand vom Pansen innen und bewirkt dadurch das Hochwirken vom Futter. Okay. Und das, was dann hochgewirkt wird, ist der Brei, dieser vermischte Brei, der da im Pansen ist. Genau. Allerdings in erster Linie eben die grobfasige Matte. Okay. Die ja auch das Ziel ist, um wieder gekaut zu werden. Weil je länger das Tier wieder kaut pro Bissen, das sie hochgewirkt hat, desto mehr puffende Substanzen gibt es auch. Weil das Tier. Aber warum, wenn diese Matte mehr oder weniger das ist, was die Kuh gerade runtergeschluckt hat oder vor einiger Zeit runtergeschluckt hat, warum hat sie es dann nicht gleich gekaut? Ist das irgendwie, um die Nahrungsaufnahme effizienter zu machen und dann kauen zu können, wenn man gerade Zeit hat? Ich denke mal, dass das damit zusammenhängt. Okay. Mhm. Also die Tiere sind ja auch sehr ruhig während dem Wiederkauen. Da sind sie dann in einer Situation, in der sie sich wohlfühlen. Ja. Und das ist dann auch wieder eine, also die Tierernährung kann innerhalb der Tier- oder innerhalb der tierischen Produktion niemals alleine stehen. Das ist immer in Verbindung mit den angrenzenden Bereichen. Wenn sich das Tier nicht wohlfühlt, dann ist auch die Wiederkauaktivität eingeschränkt und das beeinträchtigt dann wieder die Tierernährung. Ja. Und wenn die Kuh dann das Wiedergekaute runterschluckt, schluckt die das dann wieder in den Pansen? Genau. Und der Pansen hat aber noch einen anderen Ausgang, wo es dann weitergeht mit der Verdauung. Genau. Ah, okay. Das heißt, man muss sich das wirklich wie so eine geschichtete Sache vorstellen, was da in dem Pansen... Ja, wobei man es nicht so genau differenzieren kann. Es geht immer was rein und es geht immer was raus. Und also da gibt es eine Art Durchfluss und dazwischen wird immer gemischt. In den Übergang bis zum nächsten Magen gibt es allerdings schon so ein Gewebe, das ein bisschen wie ein Sieb funktioniert. Okay. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das so ein durchfließender Behälter, wo ständig was rein und was rausgeht. Okay. Und was ist, wenn man ein Kälbchen hat, das noch Milch trinkt? Käut das dann auch wieder? Nein, ein frisch geborenes Kalb hat zwar anatomisch die Vormägen ausgebildet, allerdings, das funktioniert wie ein Nicht-Wiederkäuer. Da gibt es so eine Besonderheit, das nennt man Haubenrinnenreflex. Das ist eine Schleimhautausbildung, die die Tiere nur in den ersten Lebenstagen haben. Nein, in den ersten Lebenswochen, jedenfalls kurz nach der Geburt. Mhm. Und das wird ausgelöst von verschiedenen Funktionskreisen. Also das ist wirklich ein Reflex. Beispielsweise die Halsstreckung, wenn sich das Tier zum Euter hinbeugt, oder die Erwartung, also die Erwartung an Milch und so weiter. Mhm. Mehrere Sachen spielen da rein. Und das bewirkt, dass eine Schleimhautfalte sich von dem Eingang in den Pansen bis zu dem Übergang in den nächsten Magen legt. Mhm. Und das ist dann wie ein Durchflussrohr. Ah, das ist dann so eine Art Abkürzung für die Milch. Genau. Ah, okay. Und ist das bei Schafen und Ziegen auch so? Genauso. Okay. Wenn das nicht funktioniert, also es ist wie jeder Reflex konditionierbar, und wenn irgendetwas nicht stimmt, beispielsweise bei starker Stresseinwirkung, dann kann es sein, dass Der Schlund- oder der Haubenrinnenreflex, Schlundrinnenreflex ist ein altes Wort dafür, ein veraltetes Wort. Dann kann es passieren, dass Milch in den Pansen kommt und dann gibt es Fermentationsstörungen, das bewirkt dann Durchfall. Mhm. Ist okay. Sehr kritisch für das Tier. Okay. Allgemein bei neugeborenen Tieren, die kommen ja fast steril zur Welt, also die haben auch noch keine Mikroorganismen, das nehmen die auch erst im Laufe der ersten Wochen in sich auf. Mhm. Und was passiert nach dem Pansen? Die Kuh hat doch irgendwie 7 Mägen, oder? 4. 4, okay. Ja, nach dem Pansen kommt das dann erstmal in den Blättermagen. Das muss man sich vorstellen wie ein Schlauch mit großen, dicken Lamellen innen drin, sodass es eigentlich kaum, also dass der Schlauch fast dicht ist. Mhm. Und der Sinn davon ist, Wasser rückzuresorbieren und quasi eindicken vom Inhalt. Und danach geschaltet ist dann der Labmagen und das ist so der anatomische Rest vom Nicht-Wiederkäuermagen. Mhm. Also da ist dann auch wieder Magensäure und ab dann funktioniert, also spätestens ab dem Dünndarm funktioniert dann Wiederkäuer wieder wie ein Nicht-Wiederkäuer. Gut, und ich nehme an, dass es wie bei den anderen Tierarten, die wir schon besprochen haben, auch eine unterschiedliche Ernährung gibt, je nachdem, ob die Kuh geschlachtet werden soll oder Milch geben soll. Ja, die Kühe haben im Wesentlichen ein ähnliches Problem in der Hochlaktation wie die Schweine. Das heißt, man bekommt eigentlich gar nicht mal so viel Energie in die Tiere hinein, wie sie eigentlich bräuchten für die Milchmenge, die sie abgeben. Ja. Das ist dann auch der Teil in der ganzen Fütterung, wo der Landwirt am meisten Augenschein drauf legen muss und der auch wirklich kritisch ist. Weil man könnte ja die Energiedichte erhöhen, indem man mehr Kraftfutter gibt. Mhm. Da ist die Energiedichte nachvollziehbarerweise höher als im Gras zum Beispiel. Also Kraftfutter bedeutet wahrscheinlich Getreide oder? Getreide, ja. Üblicherweise, ja. Oder Rübenabfälle aus der Zuckerrübenindustrie, also der Pressrückstand aus der Zuckerrübenindustrie und so weiter. Allerdings ist das begrenzt. Also bei 50-55% Kraftfutteranteil in der Gesamtration ist dann auch Schluss, weil ich habe gesagt, dass sich die Ausbildung von Acetat und Propionat im Verhältnis ändert, je nachdem, ob leichtlösliche oder schwerlösliche Kohlenhydratfraktionen kommen. Und wenn jetzt mehr Kraftfutteranteil in der Ration ist, dann steigt der Anteil von Propionat als Fraktion der leichtlöslichen Kohlenhydratsubstanzen. Und wenn zu viel Propionat gebildet wird, in der Reaktion zwischen Pyruvat und Propionat sind noch einige Zwischenschritte, zum Beispiel die Milchsäure und noch ein paar andere, dann wird es so kommen, dass Reaktionsschritte nicht stattfinden können, weil entsprechende Vorstufen fehlen. Das heißt, dass sich Milchsäure im Pansen ansammeln wird, weil die Milchsäure nicht weiter zu Propionat verstoffwechselt werden kann. Das bedeutet, dass der pH-Wert im Pansen absinkt. Und das führt dann zu vielen Problemen. Das ist dann die Pansenazidose. Das ist jedem Milchviehhalter ein Begriff, ist sehr gefürchtet. Dann gibt es verschiedene Probleme. Dann wird die Pansenmotorik eingeschränkt. Das heißt, es gibt eine verringerte Mischung vom Panseninhalt. An einer Stelle sammelt sich ein säurehaltiges Milieu, an der anderen Stelle ist es weniger so. Dann wird die Wiederkauaktivität eingeschränkt, was ja doppelt negativ eigentlich ist, weil ja die puffernde Substanz weniger nachgeliefert wird. Das führt bis zu Nekrosen vom Pansengewebe, also dass das Pansengewebe geschädigt wird und dadurch leidet die Absorption von den Nährstoffen, zum Beispiel von den flüchtigen Fettsäuren. Das heißt, der Abtransport von der Säure geschieht weniger und dadurch wird es ja noch saurer. Ja, ein Teufelskreis. Also wenn man beispielsweise, das wird kein Tierhalter machen, Heu zur Verfügung stellt und einen Anhänger voll Kraftfutter, dann wird das Tier sehr gerne das Kraftfutter fressen, aber dann liegt es auch tot den Tag drauf im Stall. Ja. Ein anderes Problem an der Stelle ist auch die Ketose, weil das Tier ja, das geht eigentlich damit einher, man kann dem Tier nicht so viel Energie zur Verfügung stellen, wie es gerade braucht. Und dadurch wird es, wie die Sau auch, Körpergewebe einschmelzen. Mhm. Das ist ganz normal. Mhm. Also das ist in gewissem Umfang überhaupt kein Problem. Mhm. Das Tier verwendet einfach das eigene Protein, das eigene Muskelgewebe, das eigene Fettgewebe, um die Nährstoffe für die Milch bereitzustellen. Das Tier ist allerdings sehr stark daran interessiert, seine Nachkommen ja weiterzubringen, was ja die Intention von der Milchabgabe ist. Und deswegen wird es die Milchproduktion kaum einschränken und es wird an Körpersubstanz einschmelzen. Und bei den Stoffwechselprozessen, die da dahinter stecken, hinter dem Einschmelzen der Körpersubstanz, da kann es einen Oxalacetat, im Zitronenzyklus gibt es einen Stau. Also der Zyklus läuft nicht mehr rund. Eine Substanz bleibt stehen und dementsprechend ist eine der Schritte, dass sich Ketonkörper ansammeln. Mhm. Deswegen heißt das auch Ketose. Jetzt haben Ketonkörper ein gewisses Problem. Der Zitronensäurezyklus, also das, was die Energie eigentlich zur Verfügung stellt, ist eh schon langsamer. Die Ketonkörper sind zellgiftig. Die Ketonkörper enthalten Energie und können nicht weiterverwendet werden. Das heißt, da ist nochmal ein Energieverlust an der Stelle. Weil die Ketonkörper zellgiftig sind, schränkt das Tier die Nahrungsaufnahme ein. Und dadurch wird es ja auch nochmal schlimmer. Ja. Das kann man beheben durch zum Beispiel Glukoseinfusionen. Auf keinen Fall oral, weil dann gibt es ja wieder die Pansenacidose. Mhm. Dann kann man das ganz gut in den Griff kriegen, wenn man ausreichend vorher drauf aufpasst. Wenn nicht, kommt es bis zu Leberschäden, bis hin zum Tod. Ja. Allerdings ist es im guten Management in den Griff kriegbar. Gut, sollen wir dann mal zum Versuch übergehen? Das können wir machen. Jetzt haben wir ganz viel über die verschiedenen Tierarten gesprochen. Jetzt wollen wir zum Ende noch über den Versuch sprechen, den du gerade durchführst. Wir können den leider nicht so ohne weiteres angucken, weil der gar nicht hier in Hohenheim ist, sondern etwas außerhalb. Deswegen, vielleicht kannst du ein bisschen uns erklären, was das für ein Versuch ist und auch ein bisschen, wie das da aussieht. Ja, da gehe ich vielleicht erstmal auf den Hintergrund und das Ziel von dem Versuch ein, weil bevor man so die Arbeit auf sich nimmt, so einen Versuch zu planen, ist immer eine sehr große Vorbereitungszeit drauf notwendig. Also solche Versuche ja nicht bloß teuer und sind, sondern ja auch sehr aufwendig, was die Vorbereitungsphase angeht und die Genehmigungsphase und dann letztlich auch die Durchführung, was dann auch die Analytik mit einschließt. Ich habe ja vorher angesprochen, dass man immer genauer weiß, wie denn der Bedarf der einzelnen Aminosäuren ist. Also ganz kurz, es geht jetzt um Masthähnchen. Es geht um Masthähnchen, ja. Genau. Und die Tierernährer forschen ja aus den genannten Gründen immer weiter daran, wie kann man den Proteingehalt absenken mit dem Ziel, die Stickstoffausscheidungen zu verringern, indem man immer genauer weiß, was das Tier eigentlich ganz genau braucht. Mhm. Und beim Geflügel, die derzeit geltenden Empfehlungen für Rohproteingehalt sind bei 23% in den ersten 3 Wochen. Und wenn man nur auf die essentiellen Aminosäuren schaut, von denen man ja schon einigermaßen genau weiß, wie der Bedarf denn genau ist, dann schafft man es ohne Probleme, den Rohproteingehalt auf 19% abzusenken. Also 4%, das ist ja eigentlich schon einiges, 4% Punkte, ohne Beeinträchtigung der Leistung. Aber dann ist plötzlich ein Leistungsabfall. Da ist ein relativ scharfer Punkt, ab dem es einfach nicht mehr funktioniert. Und dann ist einiges versucht worden. Es gibt einige Erklärungsansätze, an was denn das liegen könnte. Das geht auch um angelagerte Stoffwechselwege, also die nicht nur mit der Proteinverwertung und mit der Aminosäurenverwertung zu tun haben. Aber eine, die mir zu Beginn meiner Promotion als sehr vielversprechend und interessant erschienen ist, war eine nicht essentielle Aminosäure namens Glycin. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass auch nicht essentielle Aminosäuren, obwohl der Körper sich selbst herstellen kann, limitierend werden können. Mhm. Das ist so ein Punkt. Das Glycin ist vor allem beim Geflügel von Bedeutung, bei anderen Tierarten weniger. Das hängt nämlich damit zusammen, dass für die Bildung von einem Molekül Harnsäure ein Molekül Glycin verbraucht wird. Mhm. Und dementsprechend Tierarten, die Harnstoff ausscheiden, brauchen dementsprechend weniger Glycin. Das Glycin bei Geflügel besonders von Bedeutung ist, das ist schon sehr lange bekannt. Allerdings gab es erst im Jahr, also sehr lange, das heißt seit den 50er Jahren, gab es erst im Jahr 2006 eine ziemlich bahnbrechende Publikation, die erkannt haben, man kann ja bis auf 16% Rohprotein, also 7% Punkte weniger als die aktuellen Empfehlungen, runtergehen, wenn man zusätzlich zu den essentiellen Aminosäuren auch noch schaut, wie viel Glycin das da drin ist. Mhm. Wenn man nicht drauf schaut, nur auf die essentiellen Aminosäuren, dann ist es ja so, der Anteil der essentiellen Aminosäuren bleibt gleich und alle anderen stickstoffhaltigen Substanzen werden weniger. Glycin enthält Stickstoff und dementsprechend ist es umso wahrscheinlicher, dass Glycin in einen Mangel geraten kann, je niedriger die Absenkung von dem Proteingehalt ist. Und ein anderer Punkt ist, man erreicht so geringe Proteingehalte bei einem ausgeglichenen Aminosäurenmuster nur durch den Einsatz von den freien Aminosäuren. Durch die Mischung aus den üblichen Komponenten kriegt man das so genau gar nicht hin. Mhm. Und man geht bisher davon aus, dass freie Aminosäuren 100% verdaulich sind. Das heißt, alles, was verfüttert worden ist, ist am Ende weg. Also es wird nicht wieder ausgeschieden. Aber das heißt noch nicht, dass das Tier auch gleich viel damit anfangen kann. Weil üblicherweise, wenn beim Proteinabbau, werden Dipeptide oder Tripeptide absorbiert vom Körper. Also eine Reihung von 2 bis 3 Aminosäuren. Weniger die freien Aminosäuren. So weit werden die üblicherweise gar nicht gespalten. Jetzt gibt es Transporter im Darm, die vor allem die Di- und Tripeptide absorbieren und es gibt auch welche, die freien Aminosäuren absorbieren. Aber man weiß nicht, wie effizient das die sind oder wie trainierbar das die sind. Weil es kann ja sein, dass sich der Darm anpasst durch entsprechende Transporteraktivität und irgendwann mal auch die freien Aminosäuren gleich verwerten kann. Mhm. Jetzt sind allerdings die freien Aminosäuren schneller verwertbar. Das heißt, die gehen schneller rein. Und dadurch kann es zu einer Imbalance zwischen den einzelnen Aminosäuren führen. Also dass die eine einfach schneller verfügbar ist als die andere und dementsprechend die eine Aminosäure in einem Überschuss vorhanden ist und der Körper erstmal gar nichts damit anfangen kann. Die Folge davon ist, dass er abgebaut wird, eben zu Energie und zu Harnstoff. Und das ist eins der Ziele herauszufinden. Wir haben 2 Faktoren. Eins ist davon eine Proteinquelle mit peptidgebundenen Aminosäuren. Das ist in dem Fall Proteinisolat, also ein Pulver, das aus Soja hergestellt ist und kaum etwas anderes als Protein enthält. Mhm. Und das haben wir ausgetauscht gegen die gleiche Menge an allen proteinogenen Aminosäuren. Das heißt, die Tiere in beiden Versuchsgruppen haben die gleiche Menge an Aminosäuren in ihrem Futter drin. Nur eben ist die Quelle teilweise das Peptidgebundene und auf der anderen Seite die freien Aminosäuren. Ja. Also es gibt 2 Gruppen und die bekommen einmal dieses Soja-basierte Futter und einmal was anderes. Genau. So, wenn es also so ist, dass die Aminosäuren unterschiedlich verwertet werden, was ja immer noch gängige Theorie ist, dass es möglicherweise so ist und möglicherweise nicht. Je nachdem, mit wem man gerade redet, ist die Antwort unterschiedlich. Wenn es unterschiedlich verwertbar ist, dann werden die freien Aminosäuren schnell abgebaut und der Stickstoffteil von der Aminosäure wird in das Ammonium überführt, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass Glycin dafür notwendig ist, um das zur ungiftigen Harnsäure zu machen. Das heißt, wenn die Proteinquellen unterschiedlich verwertbar sind, dann verändert sich dadurch der Bedarf an Glycin. Mhm. Und deswegen ist der Versuch zweifaktoriell aufgebaut. Der eine Faktor ist eben die peptidgebundenen Aminosäuren gegen die freien Aminosäuren. Mhm. Und der zweite Faktor ist ein niedriger Glycingehalt gegen einen hohen Glycingehalt. Ah, okay. Also du guckst zweifaktoriell, heißt, du guckst zwei Einflussfaktoren gleichzeitig an, im Prinzip in dem Versuch. Genau. Okay. Mhm. Mit dem Ziel, man weiß durch bisherige Versuche und Auswertungen, hat man eine gute Einschätzung, wie viel Glycin das man eigentlich braucht. Aber es kann sich ja zwischen verschiedenen Zuständen verändern. Mhm. Ja, um das herauszufinden, muss man ja dann den Versuch auch durchführen. Da braucht man auch relativ viele Tiere dafür. Mhm. Zum einen, das, was die Landwirte am meisten interessiert, ist die Wachstumsleistung, die dahinter steckt. Da braucht man wegen der hohen Varianz, es gibt ziemlich hohe Einzeltierunterschiede zwischen den Tieren, braucht man auch relativ viele Tiere. Ja. Also ich habe 4 Versuchsgruppen mit jeweils 12 Wiederholungen, A10 Tiere. Mhm. Das heißt, für den Versuch braucht man 480 Tiere. Ja. Die werden vom 1. bis zum 21. Tag so gehalten. Und bis zum 7. Tag bekommen die ein übliches Starterfutter, wie die das in der üblichen Tierhaltung auch bekommen. Und ab dem 7. Tag gibt es dann das Versuchsfutter. Und dann wertet man die Tiere entsprechend aus. Das heißt, man wiegt die Tiere und man wiegt das Futter. Und dementsprechend weiß man dann, wie viel haben die Tiere pro Tag zugenommen. In der ersten und in der zweiten Woche und über den gesamten Versuchszeitraum. Und man weiß, wie viel Futter die gefressen haben und dementsprechend, wie ihre Futterverwertung war. Wie oft werden die gewogen? Einmal am Tag oder wie? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche, okay. Also zum Einstallen, dann am 14. Tag und zum Versuchsende am 21. Tag. Okay. Und du hast gesagt, es sind 12 Gruppen, 10 Wiederholungen oder 10? Also 4 Behandlungen, ja, mit 12 Wiederholungen, 10 Tiere. Was heißt 12 Wiederholungen? Replikationen. Also 12 Buchten mit jeweils 10 Tieren bekommen das gleiche Futter. Okay. Das ist dann für die statistische Auswertung. Warum hält man dann nicht einfach 120 Tiere zusammen? Weil die statistische Beobachtungseinheit das Gewicht der 10 Tiere zusammen ist. Ah, okay, das hat einfach statistische Gründe, wie man das dann auswertet. Genau. Verstehe. Es ist einfach nicht möglich, bei der Futteraufnahme eine Einzeltierauswertung zu machen. Das würde gar nicht gehen und das könnten wir auch gar nicht umsetzen und auch gar nicht durchsetzen, weil eine Einzeltierhaltung von der Genehmigung her sehr schwierig werden würde, abgesehen davon, dass es auch gar nicht sinnvoll wäre an der Stelle. Ja, ja, okay. Also sind diese 10 Tiere irgendwie eine geschickte Einheit, um das zusammenzufassen? Ja. Das ist so eine übliche Größe dann? Ja, wobei da während der Planungsphase, da muss man sich schon Gedanken machen, da macht man so eine statistische Power-Analyse, wie viel braucht man denn bei den erwarteten Mittelwertunterschieden und der erwarteten Varianz an Wiederholungen, um sicher sein zu können, ob man jetzt die Aussage auch wirklich bekommt, ja, oder auch, also ob es Unterschiede gibt oder nicht. Ja. Wahrscheinlich seid ihr ja da auch immer in so einem Spannungsfeld, dass ihr ja wahrscheinlich einerseits dazu angehalten seid, möglichst wenig Tiere zu verwenden aus Tierschutzgründen. Und andererseits muss es eben statistisch irgendwie aussagekräftig sein. Also ihr müsst ja sicherlich das auch beantragen, wenn ihr einen Versuch macht mit Tieren und da auch darlegen, warum ihr welche Anzahl an Tieren braucht. Das ist der Fall und das ist auch erheblich aufwendig. Mhm. Das nimmt bei so einer Durchführung von einem Versuch einen ganz erheblichen Anteil der Arbeitszeit, die dafür zu verwenden ist, ein. Ja. Also die Antragstellung, grundsätzlich wird ja unterschieden laut Tierschutzgesetz, wir fallen ja unter den Bereich der Tierversuche, wird unterschieden zwischen genehmigungspflichtigen Tierversuchen und meldepflichtigen Tierversuchen. Und ich brauche für den Versuch zusätzlich Blutproben, um erkennen zu können, ob der Ammonium- und Harnsäuregehalt unterschiedlich ist. Und schon wegen den Blutproben, die von Tieren einmal genommen wird, wird das genehmigungspflichtig. Mhm. Und die Antragstellung, das sind die Regierungspräsidien in Baden-Württemberg dafür verantwortlich. In anderen Bundesländern sind es entsprechend andere Verwaltungseinheiten. Ja. Da gibt es ein Formular dafür, in dem man ganz genau erklären muss, wer ist verantwortlich für den Versuch, wer ist daran beteiligt, haben die Beteiligten die entsprechenden Kompetenzen, die Behandlungen an den Tieren vorzunehmen. Dann muss man begründen, dass man auch ausreichend in der Literatur sich informiert hat. Man muss das Versuchsziel darlegen. Man muss statistisch auch begründen, warum man so viele Tiere braucht. Mhm. Man muss genau erklären, wie die Tiere gehalten werden. Also allein das Ausfüllen von dem Tierschutzantrag, auch wenn die Begründung schon steht. Also ich habe für diesen Tierschutzantrag 2 Wochen in etwa gebraucht. Mhm. Und das ist dann ein 35-seitiger Antrag. Ja. Ja, das läuft dann so weiter. Jede Forschungseinrichtung hat dann einen Tierschutzbeauftragten, also ein Verantwortlicher, der dann die Informationen vorprüft und dann an die Regierungspräsidien weiterleitet. Und dann entscheidet am Regierungspräsidium eine Kommission darüber, ob der Versuch so durchgeführt werden darf oder ob es Änderungswünsche gibt oder ob das einfach nicht erlaubt ist. Ja. Bei der Kommission, das weiß ich jetzt nicht ganz so genau, da gibt es auch wieder verschiedene Gremien, also da gibt es eigene Ethologie-Kommissionen, Unterkommissionen wieder und letztlich bekommt man dann eine Rückfrage zu dem Punkt, zu dem Punkt, zu dem Punkt und die tagen einmal im Monat und wenn man eine Rückfrage bekommen hat, dann weiß man, dass die Genehmigung mindestens einen Monat noch länger brauchen wird. Ja. Also ist was Längerwieriges dann. Das kann etwas sein, was so eine Promotion unter Umständen auch deutlich verlängern kann. Ja. Also in meinem Fall war das jetzt so der Fall. Vor allem in dem Fall ist jetzt auch noch dazugekommen, dass sich das Tierschutzgesetz geändert hat und dass dementsprechend auch Unsicherheit auf allen Seiten vorhanden war. Und der wievielte Tag ist jetzt heute von dem Versuch? Heute ist der 9. Versuchstag. Okay. Also die Tiere sind während den ersten 7 Tagen in Gruppen gehalten worden, also in großen Gruppen. Und dann am 7. Tag entsprechend ihrem Gewicht auf die verschiedenen Versuchseinheiten aufgeteilt worden. Also man muss ja schauen bei der Wachstumsleistung, man hat ein paar Reservetiere, man braucht nicht alle verwenden. Man muss ja schauen, dass die Mittelwerte gleich sind und dass die Varianz innerhalb der Abteile auch noch einigermaßen gleich ist. Ja. Weil ein Tier, das zu Beginn schon schwerer wird, das wird sehr wahrscheinlich auch schwerer wachsen. Ja. Ein Tier, das leichter ist, das wird auch am Versuchsende noch leichter sein. Ja. Und wenn man da jetzt zufällig in einer Gruppe nur leichte Tiere hat, dann wird das Ergebnis verfälschen. Ja, das heißt, du hast letztendlich da mehr als 480 Tiere, weil du eben so ein bisschen Reserve brauchst. Ja, erstmal das. Und zusätzlich habe ich noch Tiere in einem parallel stattfindenden Versuch. Mhm. Und zwar für die Blutproben muss man ja genau wissen, wie viel das die Tiere gefressen haben. Also wenn ich messe, wie viel Ammonium und wie viel Harnsäure ist in dem Blut jetzt drin, dann muss ich auch das in Verhältnis setzen können zu dem, was das Tier gefressen hat. Weil wenn das Tier wenig gefressen hat, dann wird der Gehalt an beiden sowieso gering sein. Und zusätzlich ist entscheidend für die Verwertbarkeit von den Aminosäuren, ob das auch wirklich im Körperprotein angekommen ist. Und Tierernährer haben immer relativ viel mit Exkrementen zu tun. Das heißt, die Tiere sind so gehalten, dass wir deren Exkremente quantitativ sammeln können. Mhm. Das bedeutet, wenn ich ins Verhältnis setze, was die Tiere gefressen haben, zu dem, was sie wieder ausgeschieden haben, die Differenz davon ist im Tier angesetzt, ja, in Form von Protein. Ja. Und um das zu machen, muss man die Tiere auch entsprechend halten. Und dafür haben wir Stoffwechselkäfige. Mhm. Also das sind Käfige mit einem Boden, der entsprechend leicht durchgängig ist für die Exkremente. Und drunter ist ein Blech, von dem wir ständig die Exkremente absammeln. Das sind sehr intensive Arbeitstage, mhm, weil der Stickstoff ja flüssig ist. Und dementsprechend muss man ständig die Exkremente wieder sammeln, dass sich der chemisch nicht verändert. Ja. Ja, das sind zwei Tiere pro Käfig eingestellt. Das hat zwei wichtige Gründe. Zum einen ist es aus Tierschutzaspekten notwendig, weil die Tiere ja sozialen Kontakt haben müssen. Und zum anderen wäre ein Tier nicht in der Lage, mir eine ausreichende Probemenge zu liefern. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe zusätzlich 96 Tiere in so Stoffwechselkäfigen. Also je zwei in einem Käfig macht 48 Käfige. Das heißt, ich habe wieder die gleichen vier Futtermischungen, die mit 12 Wiederholungen, also jeweils 12 Käfigen, beprobt werden. Mhm. Das war purer Zufall, dass die statistische Power-Analyse genau dieselbe Zahl an Wiederholungen, okay, gebracht hat. Ja. Okay. Also von den Tieren, die in Bodenhaltung gehalten werden, ist das vorrangige Ziel, die Wachstumsleistung zu bekommen. Und von den Tieren, die in Käfighaltung sind, bei denen messen wir den Proteinansatz und eben das Verhältnis von Ammonium zu Harnsäure. Ja. Und wo habt ihr, also ihr habt die Küken bekommen am ersten Tag oder sind die da ausgebrütet worden? Die Küken kommen von einer Brüterei, mhm, die auch für übliche Betriebe liefert. Und da müssen wir schauen, was die uns liefern, weil wir für die wirtschaftlich nicht interessant, ja, sind. Ja, einfach von den Mengen her. Genau. Ja. Also, weil wenn die an einem Betrieb liefern, da werden 30.000 Tiere, mhm, auch hier im süddeutschen Raum eingestellt. Dann kommt ein Lastwagen mit entsprechenden Transportkisten und auf dem ist so eine kleine Ecke mit unseren Tieren. Ja. Also ein Sattelzug und davon haben wir nur eine sehr geringe Menge und dann versteht man auch, warum die nicht zu uns liefern wollen. Also da müssen wir schauen, ja, dass wir die irgendwie bekommen und unsere Zeiten richten sich auch voll nach denen. Ja. Und ja, wenn dann so ein Arbeitstag an einen Sonntag oder an einen Feiertag fällt, dann ist das nun mal, ja, so, weil wir sind von der Brüterei da abhängig. Ja. Und was passiert nach dem Versuch mit den Tieren? Ja, man muss auch im Tierschutzantrag, das habe ich vergessen zu erwähnen, begründen, was mit denen passiert. In dem Fall ist die Weiterverwendung Weiterleben ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens, so, mhm, die Formulierung. Mhm. Also wenn die Tiere das letzte Mal gewogen sind und wenn die Blutproben genommen sind, dann ist der Versuch für die beendet und das war's dann. Also üblicherweise werden die dann an Hobbymester abgegeben, mhm, die die dann noch ausmessen, sofern das noch erlaubt ist. Also normalerweise bekommen die bei uns nur Aminosäuren, was eine Beeinträchtigung von der Verwertung nicht einschränkt. Aber wenn es dann doch so ist, dann muss es halt anders verwertet werden. Bei Tieren, wo zum Beispiel die Schlachtleistung gemessen wird, also wo man die Tiere auch töten muss, um die zu verwerten, die gehen bei uns üblicherweise zu einem Greifvogelzüchter. Ah ja, okay. Und der benutzt die dann weiter zur Greifvogelausbildung. Ja, ja. Okay, damit die eben nicht nur einfach geschlachtet und weggeschmissen werden, sondern dass es zu vermeiden hat. Ja, ja, okay. Und werden die Tiere jetzt in dem Versuch, ja, wahrscheinlich nicht, oder wenn die in diesen Zehnergruppen gehalten werden, dann ist das ja wahrscheinlich nicht so, wie die in einem üblichen Mastbetrieb gehalten werden. Das ist ein gewisses Problem, für das wir eigentlich auch keine Lösung, ja, haben, weil unsere Versuche fallen nun mal in den Bereich Tierversuche, wo andere Regeln gelten, ja, als in der üblichen Produktion. Das heißt, unsere Tiere werden auch unter unterschiedlichen Bedingungen gehalten. Ja. Das heißt, die Einflussfaktoren kriegt ihr da eben nicht so hundertprozentig raus dann? Das ist nicht möglich, ja, und das schränkt auch den Übertrag auf die Praxis ein. Ja. Also gut, aber ihr könnt die Gruppen untereinander vergleichen. Das ist das Wichtigste, genau, und deswegen machen wir es ja auch. Ja. Wenn man sich anschaut, die Züchter für so Küken, die geben ja immer so Leistungs- Kennwerte heraus und in der Praxis wird oft darüber geklagt, dass die zu hoch sind. Mhm. Und unter unseren Bedingungen wachsen die sogar besser als die Richtlinien, weil sie einfach unter anderen Bedingungen gehalten werden. Ja. Die sind mit weniger Umfeld belastet, als das üblicherweise der Fall weniger ist. Weniger Stress. Das mag sein, dann werden die unter hygienischen Bedingungen gehalten, die in der Praxis nicht durchführbar sind. Ja. Also es ist schlicht nicht möglich, das in der Form in der Praxis zu machen. Ja. Okay. Jetzt hast du gesagt, heute ist der 9. Tag. Das heißt, über Ergebnisse kannst du wahrscheinlich noch nichts sagen, oder? Ich habe das Tiergewicht beim Einstallen ausgewertet und kann sagen, dass das funktioniert hat. Okay. Ja, also während so einer Versuchsphase ist man als Versuchsansteller schon sehr stark eingebunden. Und das funktioniert auch nur im Team. Also als der Doktorand, der halt gerade den Versuch macht, ist man natürlich immer am stärksten eingebunden. Aber wenn schon bei so einfachen Sachen wie Tiere wiegen von so vielen Tieren, da muss man zu zweit oder zu dritt sein. Also da ist man immer auf andere Leute angewiesen. Mhm. Genauso die quantitative Sammlung der Exkremente. Das läuft über 32 Stunden in 8-Stunden-Schichten. Und da muss man mindestens zu zweit sein. Und dann ist halt der Doktorand, der den Versuch durchführt, die volle Zeit eingespannt. Und man schaut halt, wer einem gerade noch dabei helfen kann. Ja. Da reißen sich ja die Menschen nicht zwingendermaßen darum, vor allem wenn es um die Nachtschicht geht. Ja. Und an so Kerntagen, wie die Blutproben genommen werden, Ammonium ist ja sehr stark flüchtig. Das heißt, sobald man die Blutprobe gezogen wird, gibt es Einflüsse, dass das Ammonium aus der Blutprobe entweicht. Und genauso kann Ammoniak aus der Stallluft in die Probe hineingehen, was dann auch als Ammonium gemessen wird. Da sind sehr, sehr viele Menschen dafür eingeplant. Und ich hoffe, dass das auch so funktionieren wird, weil die Proben sofort weiterverarbeitet werden müssen und stabil gebracht werden müssen. Ja. Also eine stressige Zeit. Ja, ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich den Versuch endlich durchführen kann. Ja, okay. Ja, und so ein Punkt, der mir selbst auch erst bewusst geworden ist, als ich beim ersten Mal dabei geholfen habe, Tiere abzuholen, weil selbst das macht man ja nicht alleine, in welchem Verhältnis eigentlich die Versuche sind zur großen Produktion. Mhm. Also dann machen wir uns Gedanken, wow, ich habe 500 Tiere im Versuch. Das ist schon viel von der Zahl her, ja. Aber zum einen mal braucht man die Tiere, um gute Ergebnisse zu bekommen. Und wir können ja durch unsere Ergebnisse die Praxis verbessern. Und jeder Versuch verbessert die Praxis und irgendwann münden viele Versuche in konkrete Empfehlungen, nach denen auch gefüttert wird. Das kommt auch an. Und wenn man sieht, 500 Tiere, ja, so viel drehen sich so in einer Grillbude gleichzeitig. Ja. So als Verhältnis. Ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich habe da schon mal Zahlen gehört von so Großgeflügelschlachtereien, was die in der Stunde an Tieren schlachten, da wird dann ganz anders. Da ist 500 Tiere nichts dagegen. Ja, beim Geflügel oder speziell bei den Masthähnchen ist Schlachtkörperhomogenität eins der wesentlichen Produktionsziele, weil die Schlachtung automatisch erfolgt durch Maschinen. Ja. Und dann muss das, was da kommt, möglichst gleich sein. Ja, ich finde, das hat man auch schon, das kam jetzt während des ganzen Gesprächs eigentlich für mich, wurde das auch nochmal klar, obwohl ich das theoretisch vorher schon wusste. Es ist eben einfach eine Industrie, da geht es eben um Effizienz und Verbesserung von Prozessen. Ja, es ist definitiv so, dass die Nutztierhaltung keine Kuscheltierhaltung ist. Genau. Ja. Also da steckt die harte Wirtschaftlichkeit dahinter. Und was die Effizienz angeht, der sind wir ja dran. Also die Leistung durch die Tierernährung zu erhöhen, das funktioniert nicht mehr. Das hat in den 50er Jahren funktioniert. Allerdings, wir können an der Effizienz schrauben. Mhm. Wir können dafür sorgen, dass weniger Protein eingesetzt wird. Wir können dafür sorgen, dass weniger Stickstoff ausgesetzt wird. Wir können dafür sorgen, dass weniger Phosphorlagerstätten wegen der Tierhaltung abgebaut werden. An dem können wir was drehen. Da fällt mir eine Frage von einem Hörer, habe ich vergessen. Also ihr arbeitet jetzt oder du speziell arbeitest mit Masthähnchen. Wird auch daran gearbeitet, irgendwie den Methanausstoß von Kühen zu verringern? Ja, daran wird gearbeitet. Also das ist ja auch ein Teil der Umwelteffizienz. Mhm. Das wird auch hier beforscht. Mhm. Daran bin ich jetzt wenig eingebunden, aber ich kann es gern erklären. Weil der Methanausstoß ist zwingend mit der mikrobiellen Fermentation verbunden. Weil bei der Umwandlung von Propionat zu den drei flüchtigen Fettsäuren entsteht Wasserstoff und der muss irgendwie aus dem Pansen raus und das ist einfach stöchiometrisch zwingend, dass daraus Methan wird. Mhm. Und da gibt es einige Ansätze, wie man das machen könnte. Ein Punkt, der ziemlich gut funktioniert, allerdings keine Zukunft hat, weil es von niemandem gewollt ist, das ist durch den Einsatz von Antibiotika. Mhm. Das würde funktionieren, weil nämlich Antibiotika häufig sehr selektiv sind und zum Beispiel und bei einem Produkt ist es so, dass es die Methan produzierenden Bakterien in irgendeiner Form hemmt. Ja, ja. Nur wollen wir das natürlich nicht. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, beispielsweise durch die Zugabe von Pflanzenextraktstoffen. Tannine zum Beispiel sind erforscht worden, die dann allerdings auch nicht zu einem Erfolg gebracht haben. Also weil bei denen bekannt war, dass die auch scheinbar die methanogenen Mikroorganismen in irgendeiner Form hemmen. Allerdings nur kurzzeitig, die Zusammensetzung der Pansen-Mikroorganismen hat sich einfach an die Tannine angepasst und nachher war der Methanausstoß wieder genauso wie vorher. Okay, ja. Was allerdings das Ergebnis von einem sehr engagierten Doktoranden war, der über 270 Tage jeden Tag Methan gemessen hat. Mhm. Und das ist nicht zu wenig aufwendig. Mhm. Was ganz gut funktioniert, ist bei der Umsetzung von Pyruvat zu Acetat, entstehen 4 Wasserstoffatome, bei der Umsetzung von Pyruvat zu Propionat 2. Also je kraftfutterreicher die Ration ist, desto weniger Methan wird dabei ausgestoßen. Okay. Und ein anderer Punkt, also bisher hat das eigentlich nur zu wenig Erfolgen geführt, die auch wirklich in der Praxis umgesetzt werden können. Aber ein Punkt, der eigentlich schon lange bekannt ist, der funktioniert trotzdem. Nämlich, man muss sehen, je umwelteffizienter ein Tier ist, das ist es dann, wenn die Leistung hoch ist. Mhm. Im Falle von Methan ist es so, da wird schon mal kraftfutterreicher gefüttert bei hochleistenden Tieren. Also wird mehr Propionat gebildet, wobei weniger Wasserstoff und dementsprechend weniger Methan anfällt. Ja. Und zudem kommt noch dazu, dass der Anteil an Erhaltungsbedarf im Verhältnis zum Leistungsbedarf geringer ist. Mhm. Also das, was man sowieso jeden Tag füttern muss, ist im Verhältnis zu dem, was wir an verwertbaren Proteinen rausholen oder an verwertbaren Nahrungsmitteln rausholen, geringer. Ja. Also wenn man schaut, den gesamten Methanausstoß pro Tier, der ist sicherlich bei einem geringleistenden Tier geringer als bei einem hochleistenden Tier. Allerdings, wenn man es dann auf die Milchmenge bezieht, dann ist der Methanausstoß pro Kilo erzeugten Milch bei einer hochleistenden Kuh wesentlich geringer. Ja, das Methanproblem gibt es wahrscheinlich bei Schafen und Kamelen und Ziegen auch, oder? Ja, und das gibt es auch bei Nichtwiederkäuern. Okay. Allerdings ist das im Verhältnis wesentlich weniger bedeutend. Also eine Milchkuh produziert ungefähr 1000 Kilo Methan pro produzierten essbaren Protein. Bei Schweinen ist es schon eine ganz andere Dimension, da sind es ungefähr 60 und beim Geflügel sind es ungefähr 20. Okay. Aber das Verhältnis zwischen hochleistenden und niederleistenden Tieren als Auswirkung auf die Umwelteffizienz ist in vielen anderen Hinsichten in der Tierernährung genauso. Beispielsweise beim Protein. Da haben wir einen gewissen Erhaltungsbedarf, der garantiert ausgeschieden wird und der dann zum Teil zu Ammoniak wird. Und wir haben den Leistungsbedarf. Und je höher die Leistung ist im Verhältnis zum Erhaltungsbedarf, desto weniger wird ausgeschieden pro erzeugten Produkt. Ja, man hat halt immer diese Basis, die man auf jeden Fall zur Verfügung stellen muss. Und dann kommt es darauf an, wie viel dann oben drauf kommt. Und dementsprechend ist die Tierhaltung umso ökologischer, je höher die Leistung ist, was total entgegengesetzt der öffentlichen Meinung ja, ist. Ja, stimmt. Man würde es eigentlich eher was allerdings machen. Auch nur auf die Tierernährung bezogen ist. Also ja. Die Aussagen, die ich getroffen habe, die sind nur auf die Tierernährung zu treffen. Ja. So, jetzt machen wir mal Schluss. Haben wir irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen? Kann ja eigentlich gar nicht sein in den 3 Stunden, die wir jetzt geredet haben. Ich habe mich auf viel mehr vorbereitet, was noch kommen könnte. Aber alles, was ich jetzt erzählen würde, würde noch ein ganz neues Thema anschneiden. Ja, dann belassen wir es mal dabei. Ganz herzlichen Dank. Hat ja, total bitte. Spaß gemacht. Ach, schön. Ja, ich fand es eigentlich auch sehr entspannt und spaßig. Ja. Gut, danke. Soweit das Gespräch mit Wolfgang Sieger zum Thema Tierernährung. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass das eigentlich ein Riesengebiet ist, das uns ja alle irgendwie betrifft und über das man auch deutlich länger noch hätte reden können. Ich finde, Wolfgang hat uns schon einen ganz guten Überblick gegeben und einen Einblick darin, was da eigentlich alles so passiert, worüber die meisten von uns gar nichts wissen. Und ich denke, dadurch, dass es bei den Tieren ja sich eben auch um Lebewesen handelt, ist es dann doch relevant, das auch zu wissen, wie die gehalten werden und wie sie ernährt werden, bevor sie uns letztendlich in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Noch ein Hinweis zu einem Detail. Wolfgang hat gesagt, dass die Kuh 4 Mägen hat. Wir haben dann aber tatsächlich nur über 3 davon gesprochen. Also die 4 Mägen der Kuh sind der Pansen, der Netzmagen, der Blättermagen und der Labmagen. Den Netzmagen haben wir nicht erwähnt. Das nur der Vollständigkeit halber. Also nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Gast und danke an euch Zuhörer fürs Runterladen und Anhören. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.